Er starb am 11. Dezember 1958 an Lungenkrebs. In Kriens, bei Luzern. Zurückgezogen, verbittert. Zum Begräbnis, für das die Gemeinde aufkommen musste, waren nur ein paar Freunde erschienen. Freunde, die ihn und seine Frau Olga in den letzten Jahren nach besten Kräften unterstützt hatten. Rössler starb in bitterer Armut. Aber das Grab war auffallend, mit großen Kränzen geschmückt, aus dem Ausland zugestellt über den Flörop-Dienst. Ohne Schleifen, ohne Absender also. Die letzten Grüße vielleicht aus Moskau, Prag, wohl eher nicht aus London oder Washington. An einen Mann, der durch sein Wirken wesentlich zum Ende des Dritten Reiches beigetragen hat. Dessen Nachrichten für die Gegner Hitlers von unschätzbarem Wert waren. Ein Dankeschön vielleicht, dass er das letzte Geheimnis um seine Quellen mit ins Grab nahm. Rudolf Rössler, Deckname Lucy. Was hatte ihn dazu gebracht, 1939 bis 1944 in der Schweiz zu einer der wichtigsten Figuren auf der weltweiten Geheimdienstbühne zu werden? Die Nachrichten, die durch seine Hände gingen, waren möglicherweise kriegsentscheidend. Warum wurde er trotzdem 1944 und 1953 von der Schweizer Militärgerichtsbarkeit verhaftet und verurteilt? Das Leben Rudolf Rösslers ist nicht nur eine deutsche Tragödie. Am 15. August 1939, früh morgens, kündigte sich ein heller, strahlender Sommertag an. An der Landschaustraße 20, auf dem Wesemlin, hoch am Luzerner Stadtrand, stand der deutsche Emigrant Rudolf Rössler im Badezimmer der bescheiden eingerichteten Wohnung und rasierte sich. Olga, seine Frau, beobachtete ihren Mann im Spiegelbild. Befürchtest du das wirklich? Leider. Alles Schlimme und Schlimmste kann sich grundsätzlich wiederholen. Die Zukunft ist unsere ewige Vergangenheit. Ah! Olga zuckte zusammen, als er sich schnitt. Spürte seine innere Unruhe. Rössler griff wortlos nach der Eisenchloridwatte, um die Blutung am Kinn zu stillen. Wie sicher konnte er sich mit seiner neuen Geheimtätigkeit fühlen? Auf wen konnte er sich in diesem so unbedenklich anmutenden Luzerner Exil verlassen, wenn alles schief ging? Ihm war klar, früher oder später würde ihm Heydrich, der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, auf die Spur kommen. Unvermeidlich. Exil hin oder her. Die Nazi-Geheimdienste hatten längst auch die Schweiz mit ihrem Netz überzogen. Er wischte die letzten weißen Reste Schaum vom Gesicht und spülte das Rasierzeug unter dem Strahl warmen Wassers. Im Spiegel sah er Olga noch immer in der Tür des Badezimmers stehen. Wenn ich dem Mann aus Berlin, der mich heute treffen will, glauben kann. Und was, wenn der Mann lediglich vorgibt, ein Oppositioneller zu sein und dir etwas vormacht? Du weißt es nicht. Bei ihm verlässt mich mein sonst so sicheres Gespür. Aber wenn die Informationen dieses Mannes, den du da in Zürich treffen willst, wirklich unverzichtbar wären? Er behauptet, sie seien von unschätzbarem Wert. Rössler blickte durch den Spiegel gequält auf seine Frau. Dann drehte er sich ihr zu. Sag mal, wie kann er denn überhaupt als Zivilist dem deutschen militärischen Geheimdienst angehören und im Gebäude des Oberkommandos der Wehrmacht herumspazieren? Mitten in Berlin, ohne dass irgendjemand auf den Gedanken kommt, er könnte ein Verschwörer sein. Rössler ging wortlos an ihr vorbei ins gemeinsame Arbeitszimmer. Wenn ich nicht aus sicherer Quelle wüsste, dass er seit längerem heimlich zu den Briten Verbindung hat, würde ich mich weigern, ihn auch nur zu sehen. Gesetzt den Fall. Er ist doch ein Lockspitzel und treibt ein trauriges Doppelspiel. Rössler blätterte ein Bündel Zeitungsausschnitte durch. Dann wären die ersten paar Meldungen, die er mir zukommen lassen wird, interessant und vielleicht auch wahr, damit ich anbeiße. Danach aber würde er mich nach Belieben mit Lügenberichten abspeisen. Wenn es schlimm kommt, steht er in direkter oder indirekter Verbindung zu Himmler oder Heydrich. Er steckte zwei der Artikel nach sorgfältigem Falten in seine Mappe. Den Rest schob er in eine Archivschachtel zurück und stellte sie in die Lücke auf dem Regal, wo sich mehrere Laufmeter anderer Schachteln übereinander reihten. Jede sorgfältig beschriftet. Die Dokumentensammlung bedeckte zusammen mit den Büchern die ganze Wand. Olga griff zu einer Broschüre. Schauspiel 1928-29 und blätterte darin. Früher sahst du dir jedes neue zeitgenössische Stück auf der Bühne an, um eine Analyse des Dramas der Zeit zu erstellen. Heute mit demselben Anspruch auf Vollständigkeit ist es die Tragödie des kommenden Krieges. Nachrichten miteinander verbinden, genügt. Es ist unglaublich, was in kleinen Meldungen alles in der Zeitung zu finden ist. Krieg ist wie eine lang im Voraus aufgezogene Spieldose. Hinter den Geräuschen liegt eine Mechanik, die jede Figur in eine ganz bestimmte Bewegung versetzt. Wirklichkeit setzt Wahrnehmung voraus. Mit einem Seufzer versuchte er, sich die Krawatte umzubinden. Komm, ich helfe dir. Woran erkennst du Aufrichtigkeit, Olga? Wenn ich auf meine Gefühle hörte, dann hätte ich mich überhaupt nie auf diesen geheimen Nachrichtendienst einlassen dürfen. Sie strich ihm lächelnd seinen Hemdkragen glatt. Ach, ob Vertrauen gerechtfertigt ist, erfahren wir immer erst hinterher. Das gehört zum Vertrauen. Weiß Xaver schon von der Sache? Du hast mir gestern noch gar nichts mehr erzählt. Alles hatte 5 Jahre früher, 1934, begonnen. Damals hatte Xaver Schnierper, ein junger Luzerner, sie beide gerade noch rechtzeitig aus Berlin herausgeholt. Und nur dank Schnierpers Vermittlung konnten sie sich überhaupt in Luzern, dieser jahrhundertealten Stadt am Vierwaldstätter See, niederlassen. Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Xaver Schnierper, sein einziger wirklich guter Freund, gehörte zu einer Gruppe linkskatholischer Söhne aus besten Innerschweizer Familien, die in Deutschland studiert hatten. Schnierper war selbst Zeuge geworden, wie am 30. Januar 1933 in Berlin bei Fackelschein SA, SS und Stahlhelm-Formationen die Wilhelmstraße hinuntermarschierten. Zuerst an dem greisen Staatspräsidenten Hindenburg vorbei und weiter am neuen Reichskanzler Adolf Hitler. Nach einem Umweg über Wien war Xaver Schnierper dann nach Luzern zurückgekehrt, um das Seine dazu beizutragen, damit die braune Ideologie, die sich in ihrer italienisch-faschistischen Variante schon ins schweizerische Staatsgefüge vorgefressen hatte, nicht eines Tages noch von Norden herüberschwappte. Die in Fronten organisierten Schweizer Nazis und Faschisten warteten nur darauf. Und sie marschierten ebenfalls fürs Leben gern. Rudolf Rössler stand mit gepackter Mappe unschlüssig im Flur. Olga wusch ihm in der Küche einen Apfel. Verzeih, Olga, was hast du gesagt? Olga hatte sich gleich in ihn verliebt, als Rössler in dem Kaufhaus aufkreuzte, wo sie als Verkäuferin arbeitete. Er war damals ein junger, gut aussehender, lebenslustiger Mann, obwohl er bereits als 17-jähriger Freiwilliger 1915 erfahren hatte, was Krieg war. Zunächst in Frankreich, dann in Flandern. Als das Schlachten dann endlich vorbei war, brachte er als Zugführer die ihm zugeteilten Überlebenden sicher durch die Wirren des auseinanderfallenden Kaiserreichs nach Augsburg zurück. Er machte eine Ausbildung zum Redakteur. Von 1921 bis 1925 arbeitete ich als Redaktor an der München-Augsburger Abendzeitung und an der Allgemeinen Zeitung München-Augsburg. Von 1925 bis 1926 war ich Herausgeber der Zeitschrift Form und Sinn in München-Augsburg, einem Organ für Kunst und Geistesleben. Die Gesetze des Erhabenen auch im Alltäglichen zu entdecken. Darauf war er ausgewiesen. Und eines Morgens hatte er in Olgas Nähe zwischen den Regalen gestanden und auf einem Blatt in schneller Schrift notiert, was ihm alles vor die Augen kam. Als sie ihn freundlich anredete, war er erst einmal sprachlos. Ich habe ihm gesagt, er könne auch ohne etwas zu kaufen durch meine Abteilung spazieren. Jeden Tag sogar, wann immer er Lust habe. So, als wäre das Haus nur eine Passage von der einen zur anderen Straße. Oder ein offener Marktplatz. Olga hatte ihn dann in die Theatermetropole Berlin begleitet und war all die Jahre bei ihm geblieben. Nach dem fatalen Komplott der konservativen Elite, die Hitler den Staat auf einem Silbertablett überreichte, in der irrigen Meinung, ihn danach ganz schnell zu beerben, wäre Rösslers Geschichte eine unter vielen geblieben. Wenn er sich nicht vehement der nationalsozialistischen Gleichschaltung widersetzt hätte. Durch gewaltsame und rechtswidrige Maßnahmen der NSDAP bin ich im Juni 1933 aus meiner Stellung als Dramaturg und geschäftsführender Direktor des Bühnenvolksbundes e.V. und auch aus meiner Tätigkeit als Direktor der Bühnenvolksbund Verlag GmbH Berlin vertrieben worden. Der Verlust dieser Stellung hat gleichzeitig auch meinen Funktionen als Vorsitzender der Aufsichtsräte der Südwestdeutschen Bühne GmbH Frankfurt, der Schlesischen Bühne GmbH Breslau, der Ostpreußischen Bühne GmbH Königsberg sowie weiterer Bühnen und meinem literarischen Wirken in Deutschland ein Ende gesetzt. Mit ihm war verbunden die erzwungene Einstellung meines Wirkens als Herausgeber von Deutschlands angesehenster Theaterzeitschrift Das Nationaltheater und der Deutschen Bühnenblätter, als Herausgeber und Verfasser der dramaturgischen Schriftenreihe Schauspiel der Gegenwart, sowie überhaupt als Herausgeber und Verleger der von mir im Bühnenvolksbund Verlag seit 1928 aufgebauten Theaterliteratur, deren Rang und Bedeutung unbestritten waren. Die Nazis beantworteten seine Verweigerung mit einer gezielten Verleumdungskampagne, gefolgt von einer Strafanzeige, die teils auf aus der Luft gegriffenen Behauptungen von Überläufern, teils auf erzwungenen Falschaussagen beruhte. Das Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung, Bilanzfälschung, Untreue und Betrug war schmutzig. Aber Lügen und gespielte Empörung gehörten zum bestens einstudierten Repertoire, auch der kleinen braunen Führer, die nun überall das Sagen hatten. Rösslers Verhaftung stand unmittelbar bevor. Oskar Fischel, ein Kunstgeschichtsprofessor, bei dem die beiden Freunde gemeinsam Vorlesungen besucht hatten, rief Xaver Schnierper und dessen deutsche Freundin Annemarie in Luzern gerade noch rechtzeitig zu Hilfe. Rudolf Rössler sollte diesen rettenden Augenblick nie mehr vergessen. Als sie zusammen im Nachtzug Richtung Schweiz saßen, sie konnten nie sicher sein, ob die Gestapo nicht doch jeden Moment die Abteiltüre aufreißen würde, referierte Xaver Schnierper seelenvergnügt über Franz von Assisi. Der Herr gebe dir Frieden, sei seine Grußformel gewesen. Frieden? Wie können wir Menschen, wie dieser Heilige, der mit den Tieren sprach, was zugegebenermaßen oftmals einfacher ist als mit den Menschen, wie können wir vernünftigerweise annehmen, es genüge für diesen Frieden, sich der Armut zu verschreiben und gegen das Waffentragen zu predigen? Und dann erzählte Schnirper die Geschichte vom heiligen Franziskus und dem großen, grimmigen, alten Wolf, der auf seine letzten Tage durch Zureden des Mönchs noch lammfromm wurde. In der letzten Nachricht, die Rössler 1937 aus dem offiziellen Deutschland erhielt, wurde ihm mitgeteilt, er sei ausgebürgert worden. Nun war er also einer der vielen Menschen ohne Pass, die auf der Bühne des Cabaret Cornichon in Max Werner Lenz ihren Fürsprecher fanden. Jetzt bin ich ein unangemeldetes Leben. Ich habe keinen Pass. Ich stehe daneben und bleibe daneben, denn Beamten ein ewiger Hass. In der katholisch geprägten Stadt konnte er, dank der Hilfe Henriette Rassins, sie war die Tochter eines vermögenden Luzerner Unternehmers, und dem Buchhändler Josef Stocker einen eigenen Verlag gründen. Am 16. Mai 1934 veröffentlichte das Schweizerische Handelsamtsblatt die Gründung einer Aktiengesellschaft, Vita Nova Verlag, zwecks Verbreitung von Erzeugnissen des Buch- und Druckergewerbes. Rössler, der jeder plakativen Gesinnung misstraute, aber als Kind von Luthers idealistischem Glauben an die Veränderbarkeit der Welt durch Thesen geprägt worden war, gab dem Verlag eine betont ethische Grundlage. Er war ein absolut hundertprozentiger Humanist. Ein durch und durch sittlich motivierter Mensch. Ganz im Sinne Luthers. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Aber warum arbeitete er dann hinter dieser Fassade plötzlich ganz im Geheimen? Sicher ist, Rössler war kein lichtscheuer kleiner Agent, der hinter seinem Bücherversteck mit militärischen Nachrichten handelte. Er traf den Kreis der jungen Freunde Schnirpers jeden Mittag nach dem Essen im ersten Stock des Café Mokaraba, kurz Mok genannt, und schrieb für die linkskatholische Zeitschrift Entscheidung, die diese Gruppe herausgab, Zeitanalysen. Zwangsläufig zielten diese immer schärfer aufs Militärisch-Strategische und wurden allmählich so ernst genommen, dass selbst eine Armeezeitung des Landes seine Artikel druckte. Ein merkwürdiges Zusammentreffen der Umstände hatte dazu geführt, dass einige dieser jungen Freunde im Sommer 1939 wegen ihrer persönlichen Kenntnisse der deutschen Verhältnisse dem geheimen Nachrichtendienst der Schweizerischen Armee zugeteilt wurden. Und Rössler wurde gleich mitverpflichtet. Ich habe 1939 Rudolf Rössler über eine Mittelsperson mit dem Offizier des Schweizerischen Nachrichtendienstes, Hauptmann Hausermann, in Verbindung gebracht. Ich habe dies getan, weil ich wusste, dass Rössler wertvolle und interessante Verbindungen in Deutschland hatte oder herstellen konnte, die im Interesse der Schweiz ausgenutzt werden sollten. Ich habe Rössler zu seiner Tätigkeit förmlich angestiftet. Meines Wissens war er früher nie nachrichtendienstlich tätig gewesen. Olga küsste ihn zum Abschied und steckte ihm den Apfel in die Seitentasche seines langen Regenmantels. Und der andere Mann, den du zuerst treffen wirst? Ein hoher Offizier, in wirklich zentraler Stellung. Ein blendender Charakter. Er handelt aus reiner Überzeugung. Mehr darf ich dir zu deiner eigenen Sicherheit nicht sagen. Als Rössler im Hauptbahnhof Zürich ausstieg, blieb er einen Moment stehen und zog den Hut tief ins Gesicht. Olga hatte ihm beim Abschied noch gesagt: Vertrauen ist nur ein anderes Wort für das Glück, den eigenen Gefühlen Glauben schenken zu dürfen. Doch er wusste im Innersten, sie würden ihn kriegen. Auf welche Weise auch immer. Es war alles nur eine Frage der Zeit. Die erste Stufe der Angst lähmt. Die zweite streckt dich nieder. Die dritte Stufe aber erhebt dich, sodass du über dem Boden zu schweben scheinst. In der Bahnhofshalle änderte Rössler einige Male gezielt die Richtung, obwohl er nicht den Eindruck hatte, verfolgt zu werden. Die Menge, die vor dem Bahnhof zu den Straßenbahnen drängte, wollte zum Gelände der Schweizerischen Landesausstellung am See gebracht werden. Und sie zog ihn förmlich mit. Die Sommerhitze lag wie ein bleierner Teppich über der Stadt. Nur vom Wasser her wehte zuweilen ein kühlender Luftzug. Rot-weiße Fahnen mit Kreuz säumten die beiden Ufer des schmalen Seebeckens. In gut einer Stunde sollte Rössler eine erste Kontaktperson treffen. Einen Mann, der, wenn er war, was er behauptete, von ihnen beiden der Gefährdetere sein würde. Das Beste war wohl, herumzuschlendern und den Treffpunkt erst im letzten Augenblick aufzusuchen. Rössler sah auf die Leute, die vor ausgestellten Oerlikoner Armeekanonen und Zündern, ein eigentlicher Exportschlager, die naive Versicherung fanden, der Welt draußen ganz alleine gewachsen zu sein, wenn sie, die Bewohnerinnen und Bewohner des kleinen Landes, nur sich selbst die Treue hielten. Er nahm seine Brille ab und reinigte sie. Schweiß rann ihm über die Schläfen. Er wischte ihn wie Tränen aus den Augenwinkeln. Bei drei kegelförmigen Pavillons strömte das Publikum in eine mittägliche Modenschau mit Abendkleidern aus Tüll, Spitzen und Seide. Rössler schloss sich dem Strom an. In einem abgedunkelten Raum blieb er stehen und schaute sich unauffällig um. Dann ging er auf einen etwas abseits stehenden Mann zu. Niemand beachtete die beiden. Die geheime Botschaft war verblüffend einfach. Der Heeresgeneralstab im Oberkommando der Wehrmacht plante den Krieg bis in jede Einzelheit. Deshalb lagen Aufmarschdaten aller Kampfverbände vor. Wo wird für wen was bereitgestellt? Zu welchen Terminen? Dies ergab ein System. Wer es kannte, hatte den Krieg im Kopf. Der Mann, ein in Berlin mit Geheimhaltungsaufgaben betrauter Offizier, sicherte Rössler regelmäßige Meldungen zu. Blieb noch das zweite, persönlich schwierigere Treffen. Rudolf Rössler durchquerte die Höhenstraße, dieses Raumkontinuum mit Erziehungswert zur geistigen Landesverteidigung. Sinnigerweise vorbei an Hans Brandenbergers Plastik »Die Wehrbereitschaft«. Dann stellte er sich bei der Schwebebahn an, die ihn ans andere Seeufer bringen sollte. Ein Aufzug führte zur Plattform des 75 Meter hohen Turms. Unauffällig musterte Rössler die etwa 20 Personen, die mit ihm die rot lackierte Kabine betraten. Die Halterung rollte über ein dickes Drahtseil, das stark durchhing. In der Mitte des Sees kreuzten sie die entgegenkommende Kabine. Dort, an der tiefsten Stelle, waren sie dem blinkenden See so nah, dass unter ihnen nur gerade Platz für ein Dampfschiff blieb. Die Segelboote sogen sich wie weiße Schmetterlinge auf einer riesigen blauen Blume fest, und in der Ferne schimmerte im Dunst das ewige Eis der Glarner Alpen. Die Zeit schien stillzustehen. Wenn je ein August nie zu Ende gehen dürfte, dann bitte dieser hier. Sollen sie doch in den deutschen Kasernen wie Zinnsoldaten endlos exerzieren. Das Tor nach draußen aus Dummheit niemals mehr finden. Soll doch Berlin am Wannsee und am Müggelsee ganz bei sich zu Hause bleiben dürfen, bis die Strategiepapiere in der Sonne vergilben. Am Fuß des Turms angekommen, strebte Rössler als erster dem Ausgang zu. Durch eine große Wiese zog sich der Schifflibach, voll von Bötchen mit selbstvergessenen Liebespaaren, fröhlichen Familien und übermütigen Wehrmännern. Prössler steuerte auf das mit Holz und Stroh erbaute Restaurant Fischstube zu, dessen großflächige hölzerne Veranda als Pfahlbau weit in den See hinausragte. Und da, an dem vereinbarten Treffpunkt, stand der andere schon. Seltsam unscheinbar, bemüht, seine auffallende Körperlänge zu kaschieren. Der Mann hatte Rössler ebenfalls erkannt und ließ ihn nicht mehr aus den Augen. Er hatte ebenfalls einen Hut, hielt ihn aber an der Krempe in der Hand und drehte ihn nervös zwischen den Fingern hin und her. Sie gingen an den Bier- und Limonade-trinkenden Gästen vorbei und setzten sich an einen der weißgedeckten Tische im hinteren, ruhigeren Teil, direkt an einem mit Schilfmatten behängten Holzgeländer. Zwei Tische weiter saß eine fröhliche Gesellschaft beim Dessert. Die Damen mit ausladenden Sommerhüten, die Herren streng gekleidet. Es war kurz nach 2 Uhr. Rössler blickte über die Brüstung, konnte aber trotz des klaren Wassers nicht auf den Grund des Sees sehen. Beide schwiegen. Rössler beobachtete, wie der andere verlegen mit dem Finger an einem im Hut eingenähten Monogramm herumspielte. Er glaubte, die Initialen HBG zu erkennen. Hans Bernd Gesevius. Es ist bekannt, dass der Sicherheitsdienst Heidrichs auch Taubstumme einsetzt, die von den Lippen lesen, um aus der Ferne Gespräche mitzuverfolgen. Rössler unterdrückte seinen Ärger. Was wollte dieser Gesevius markieren? Abgebrühtheit? Oder schlimmer, war es Leichtsinn? Soll ich mich wirklich mit ihm einlassen? Oder doch besser aufstehen und wortlos gehen? Hans Bernd Gesevius. Im Auftrag der Abwehr in der Schweiz ab 1940 Vizekonsul im deutschen Generalkonsulat in Zürich. In einem etwas zu eng geschnittenen Nadelstreifenanzug und einem Dauerlächeln, das leicht als zynische Spottlust missverstanden werden könnte. Der Kellner nahm ihre Bestellung auf. Als er weg war, zog Gesevius eine gefaltete Zeitung aus der Rocktasche und legte sie auf den Tisch. Haben Sie diesen Artikel gelesen? In der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Rössler warf einen Blick auf das Datum. 15. August 1939. Und starrte auf den Titel. Die Ausnutzung der Atomenergie vom Laboratoriumsversuch zur Uranmaschine. Ja, der Artikel ist ziemlich lang. Nehmen Sie ihn ruhig mit. Canaris ist sehr besorgt. Ein Glück, dass Hitler die Forschung nicht ernst nimmt. Rössler steckte die Zeitung ohne weitere Reaktion in die Innentasche seines Jacketts. Die Sonne brannte auf sie herab. Beide hatten ihre Hüte abgelegt und wischten sich die Stirn. Es wird endgültig Krieg geben, das kann ich nun bestätigen. Gegen Polen. Wir konnten Hitlers Pläne nicht stoppen. Gesevius beugte sich vor und nannte mit leiser Stimme den neuesten Angriffstermin, von dem das Amt Auslandabwehr auch deshalb Kenntnis habe, weil die von ihr aufgestellte Spezialeinheit, die Division Brandenburg, beauftragt sei, handstreichartig die Brücken und Übergänge zum polnischen Staatsgebiet in ihre Gewalt zu bringen. Canaris Spezialtruppe. Selbst wenn sich alles im Inneren Rösslers sträubte, Gesevius zu trauen, diese Mitteilung musste er ihm glauben. Es war nur eine Bestätigung dessen, was er befürchtet hatte. Admiral Canaris war der Chef der Abwehr Ausland, Hitlers militärischem Geheimdienst, und Gesevius stand mit diesem Canaris in enger Verbindung. Sind die französische und die britische Regierung benachrichtigt? Ja, und die Polen. Aber wegen der mehrfach verschobenen Angriffstermine und den ständig neuen Warnungen schenkt man uns keinen Glauben mehr. Hitler führt sein Verwirrspiel perfekt. Rössler versank in brütendes Schweigen. Er sah auf die leichte Dünung des Sees hinaus. Wie reizvoll wäre es, von da draußen schwimmend auf das Gewühl der zu winzigen Punkten geschrumpften Menschen am Ufer zu blicken. um mit all dem hier nichts zu tun zu haben. Verdrossen suchte er die Augen seines Gegenspielers. Gisevius riss sie gerade von den Damen los, deren Kleider Hals und Ansatz der Schultern freigaben, und richtete den Blick in gespielter Unschuld hoch zum Strohdach der Fischstube. Reden wir doch von uns, Herr Gisevius. Ein mögliches Ergebnis unseres Treffens wäre, wenn ich mir sagen müsste, dass Sie hier nur Theater spielen. Ich will nicht undankbar erscheinen. Ich weiß, Sie sind möglicherweise schon viel zu weit gegangen. Aber wenn Sie vor einem Regime warnen, in dessen Dienst Sie noch immer stehen, wenn auch nur äußerlich, wie Sie sagen, befinden Sie sich doch in einer ausgesprochen zweideutigen Situation. Können Sie denn noch jederzeit unterscheiden, was Sie nur vortäuschen und was Sie wirklich denken? Die Beseitigung einer grausamen Diktatur kann nur von innen heraus gelingen. Dazu benötigen wir Schlüsselstellungen. Ich sah scheußliche Dinge, das können Sie mir glauben, Herr Rössler. Von zahllosen weiteren hörte ich. Das Schlimmste ist, dass diese Grausamkeiten von Menschen begangen werden, die sich auf ihren blinden Hass und die Verkümmerung der allerelementarsten Begriffe des Rechts sogar noch etwas einbilden. Aber um ihre Pläne zu verschleiern, müssen sie weitgehend mitspielen. So, zweimal die Vorspeise. Gisevius schwieg. Et voilà. Der Kellner ersparte ihm die Antwort. Guten Appetit, die Herren. Danke. Danke. Wann trafen wir uns zum letzten Mal? 1931? Ich sehe Sie noch vor mir. Ein sehr junger, sehr ehrgeiziger Jurist. Wir waren beide im Stahlhelm. Ich, weil ich mal Frontsoldat war, obwohl ich zunehmend auf Distanz zu dieser Organisation ging, Sie aber... Ja. Ich war junger Deutschnationaler. Und ich war ehrgeizig. Und deshalb haben Sie diesen sozialdemokratischen Landrat, der sich Ihrer Ansicht nach verächtlich über die deutsche Uniform äußerte, mit Lumpenhund, Schweinehund und ein Mistvieh dazu tituliert. Nur war der Mann älter als Sie, Gisevius. Und im Unterschied zu Ihnen hatte er den Krieg 1914 bis 18 hautnah miterlebt. Rössler zog einen Zeitungsausschnitt aus seiner Mappe. Und sagte rückblickend auf die Kriegsmüdigkeit 1918. Das deutsche Volk hatte genug von dem bunten Rock. Es ist in den Krieg hineingetrieben worden wie Schlachtvieh. Die 18-jährigen Jungen sind weinend mit Rufen nach Vater und Mutter in die Sturmangriffe befördert worden, nachdem man ihnen vorher Alkohol eingetrichtert hatte. Und so sind die deutschen Frontsoldaten besoffen wie die Schweine auf die französischen Gräben losgetorkelt. Rössler legte ihm den Ausschnitt hin. Was ärgerte Sie so an der Wahrheit? Behalten Sie das, für den Fall, dass der Krieg tatsächlich wieder losgeht. Gisevius faltete das Papier sorgfältig zusammen und steckte es ein. Wie gesagt, ich bereue das ja auch. Und Ende 1932, Anfang 1933, machten Sie sich dafür stark, dass ein gewisser Hitler Reichskanzler wird? Das war verhängnisvoll, unklug, taktisch gedacht. Ach so, einfach parteitaktisch. Die Wahlresultate der NSDAP waren ja schon leicht rückläufig. Hitler sollte durch das Amt gebändigt werden, sich entweder zu maßvoller Politik bekehren oder aber als ein bloßer Marktschreier dastehen und geschwächt schnell wieder abtreten müssen. Ich war nicht für die Nazis. Aber Sie waren bereit, denen die Demokratie auszuhändigen. Taktisch mit ihnen zusammenzugehen, um sie auf diesem Weg zu schlagen. Aber ich sage ja, das war falsch. Ja, ich kann es nicht ableugnen. Das hört sich alles schrecklich an, ich weiß. Ist es auch. Und Sie wissen so gut wie ich, dass dies noch nicht alles ist. Ja, ich war von Göring empfangen worden und war dann von ungefähr August bis Dezember 1933 in der geheimen Staatspolizei, die noch ganz ihm unterstand. Ja, ich habe sogar für Göring Berichte geschrieben. Aber ich kann auch sagen, was ich da gesehen habe, veränderte mein Leben entscheidend. Glauben Sie wirklich, die Spuren der Gewalt, die ich tagtäglich zu Gesicht bekam, hätten mich gleichgültig gelassen? Und Sie traten natürlich auch nicht in die Partei ein. Mündlich erklärte ich mich gegenüber Göring bereit. Und in einer anschließenden Presseerklärung. Ich lieferte Passbilder ab, aber ließ dem keine weiteren Schritte folgen, wurde nie in die Partei aufgenommen. Ich stand unter Druck. Ich hatte keine Wahl. Der Mensch hat immer eine Wahl. Wenn ich meine Karriere nicht gefährden wollte. Ach ja, ich vergaß. Ihre Zukunft. Hätte ich etwa einfach weglaufen sollen, um mein Gewissen zum Schweigen zu bringen? Verstehen Sie mich richtig. Ich will damit überhaupt nichts gegen diejenigen sagen, die das Land verlassen mussten und nun aus der Emigration gegen das NS-Regime kämpfen. Sie wollen mir also weismachen, dass Sie als Gestapo-Jurist gegen die Gestapo arbeiteten. Welchen Grund hätte ich Ihnen zu glauben? Eine Lüge hört sich leider meistens erst hinterher falsch an. Sie haben recht, wenn Sie misstrauisch sind. Rösslers Blick verlor sich erneut in der Tiefe des Sees. Gut. Ich bin bereit mitzuspielen und die Berichte und Meldungen, die Sie mir übermitteln, weiterzuleiten. Danke. Hoffen wir, dass damit etwas bewirkt werden kann. Gisevius lächelte. Erleichtert, wie es schien. Sie werden von allen gejagt werden. Auch von meiner Organisation und von mir, damit kein Verdacht entsteht. Ich werde keine Hand rühren können, wenn Ihnen irgendjemand auf die Spur kommt. Im Gegenteil. Ich müsste in einem solchen Fall alle Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass der Weg, den die Informationen nehmen, bis zu mir zurückverfolgt werden kann. Sind Sie sich dessen bewusst? Voll und ganz. Es ist Ihnen sicher auch klar, dass wir uns nicht mehr treffen können. Ich bin froh, dass Sie das auch so sehen. Die Hitzestrahlen der Augustsonne brannten unbarmherzig durch den Sonnenschirm hindurch. Schweißperlen standen Rössler auf der Stirn. Aber diesmal wischte er sie nicht weg. Es schien ihm, es sei das einzig Reale in dieser irrealen Welt. Rudolf Rössler stand leise auf. Draußen war noch Nacht. Die Wohnung war vollständig verdunkelt. Olga schlief noch. Kinder hatten sie keine. Sie hatten keine bekommen können. Er holte sich in der Küche ein Glas heißes Wasser, setzte sich in ihrem gemeinsamen Arbeitszimmer ans Pult und drehte die Tischlampe an. Er begann, den Rest der Meldungen zu entschlüsseln, die er aus Berlin erhalten hatte. Ein ganz einfacher Schlüssel. Nach der Bibel. Über den Mittelsmann Franz Wallner, einem Wiener im Schweizer Exil, würden die Berichte nun an den schweizerischen militärischen Geheimdienst gehen und von dort über inoffizielle Kanäle auch zum britischen Militärattaché. Der Schweizer Geheimdiensthauptmann Hausermann wurde im Glauben gelassen, der österreichische Emigrant Wallner kontrolliere diese sprudelnde Nachrichtenlinie ganz alleine. Franz Wallner war schon vor seiner Flucht aus Österreich Agent Hausermanns gewesen. Von ihm, Rössler, wusste Hausermann nichts. Diese Tarnung war von Anfang an eine der Bedingungen gewesen. Nur Xaver Schnierper war natürlich eingeweiht, der diese Verbindung zum schweizerischen Geheimdienst überhaupt erst geknüpft hatte. Als Rössler 2 Stunden später hörte, wie Olga ins Bad ging, löste er die Verdunklungstücher von den Fenstern und machte das Frühstück. Still saßen sie sich gegenüber. Nach einigen Schlucken heißer Schokolade lachte Olga. Du weißt ja, wie Xaver ist. Olgas Stimme erreichte ihn auch nach Jahren. Jeden Morgen von Neuem. Wie ein Wunder. Letzthin war wieder die halbe Wohnung überstellt. Ich glaube, in seiner Stadtbibliothek leiht sich niemand so viele Bücher aus wie er selbst. Ja. Übrigens, Anna-Marie und ihr haben uns zum Essen eingeladen. Ah ja? Wallner wird auch da sein. Das ist ziemlich unvernünftig. Lässt sich aber wohl nicht vermeiden. Aber du vertraust doch Franz Wallner. Schon, ja. Aber es wäre mir lieber, wenn es nicht ausgerechnet Wallner wäre, der Hauptmann Hausermann meine Meldungen überbringt. Hausermann lässt durch die politische Polizei der Kantone sogar seine eigenen Agenten überwachen. Weiß Hausermann, dass Wallner und Annemarie? Ich bin mir nicht sicher. Er weiß natürlich, dass Xaver und Annemarie Wallner von Wien her kennen. Und es kann ihm nur recht sein, dass Wallner bei ihnen logiert. Er will nicht, dass seine Agenten in einem Hotel wohnen. Da bekämen sie früher oder später den Koller. Annemarie hat mir kürzlich gesagt, die Geschichte laufe seitens Xaver ohne erkennbare Eifersucht ab. Wallner und Xaver reden ja eh nicht viel miteinander. Und dies alles nur, weil Xaver sein Studium in Wien vor ihr abschloss und ohne sie nach Luzern zurückkehrte. Rössler kannte die Geschichte. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich bekam Annemarie Schnierper ernstlich Angst um Wallner, als sie hörte, wie die jüdische Bevölkerung schikaniert wurde. Angst um den anderen gibt der Liebe oft größere Tiefe als zusammen erlebte Freude. Olga beugte sich vor und küsste ihren Mann. Die Glocken des nahen Kapuzinerklosters schlugen 8. Ich muss los. Nachts, wenn er nicht schlafen konnte, zählte er die Glockenschläge. Rudolf Rössler machte sich auf den Weg ins Büro seines kleinen Buchverlags. Seine Mappe barg diesmal besonders wichtige Nachrichten. Er hatte die halbe Nacht gearbeitet, damit die Informationen rechtzeitig ihren Bestimmungsort erreichen würden. Er ging, wie immer, zu Fuß. Der schnellste Weg führte den Mauern des Kapuzinerklosters Wesemlin entlang, an den Stationen eines Kreuzwegs vorbei, dann über die Hexenstiege oder durch den alten Friedhof der Hofkirche, hinunter zum Quai. Sein Verlagsbüro lag an der von Mattstraße auf der anderen Seite der Reuss. Wie an jedem anderen Wochentag begab er sich zuerst durch die Bahnhofhalle zur Bahnpost an den Schalter für Eilbriefe, die von Bahnhof zu Bahnhof direkt den Zügen mitgegeben wurden. Dem Deutschen in Zürich, der ihn seit dem Treffen an der Landi mit Informationen direkt aus Berlin versorgte, konnte er ebenfalls per Bahnpost Fragen stellen. Rössler schob die Briefe scheinbar gleichgültig in seine Mappe. Erst im Büro riss er sie auf und begann noch in Hut und Mantel mit der Entschlüsselung. Hitler würde nun definitiv in Belgien und im südlichen Teil der Niederlande in Limburg einfallen. Nur das genaue Datum dafür stand noch nicht fest. Rössler hielt die präzise Auflistung der Truppenstandorte und Verschiebungen in der Hand. Er entledigte sich seines Huts, seines Mantels und setzte sich an die Schreibmaschine. Ein Güterzug mit Kohle aus Deutschland für Mussolinis Italien donnerte Richtung Süden vorbei. Die schweren Zugkompositionen brachten die Hinterfront des Gebäudes fast stündlich zum Zittern. Als Xaver Schnierper die Küche der Villa Stutz betrat, die Hans Hausermann ein paar Wochen zuvor in Kastanienbaum, einem kleinen, weltentrückten Luzerner Vorort am See, für sein Nachrichtenbüro angemietet hatte, erhob sich Franz Wallner verlegen von seinem Tisch. Er hatte gerade einige Brocken alten Brotes in eine große Tasse Milchkaffee getunkt. Das Büro Hausermann, für das beide arbeiteten, war ein unabhängiger Zweig des schweizerischen Geheimdienstes. Nach Monaten in kalten Hotelzimmern waren sie also nun seit kurzem in diesem alleinstehenden Haus untergekommen. Zur Verschleierung der Aktivitäten wohnten die Mitarbeiter gleich an Ort und Stelle. Auch Annemarie und Hausermanns Frau wohnten deshalb vorübergehend in der Villa. Franz Wallner war schon angezogen, bereit, um aufzubrechen und in Rösslers Büro die geheimen Meldungen abzuholen. Aber auch an seinen freien Tagen hätte sich Wallner geniert, im Schlafanzug aufzutauchen, so wie Xaver Schnierper, der ganz so tat, als wäre er bei sich zu Hause und nicht als Dienstverpflichteter der Schweizer Armee in der Villa Stutz. Es war kalt im Haus, aber es wurde nicht mehr geheizt. Daher öffnete Xaver Schnierper morgens jeweils als erstes die Klappe des Backofens, nahm die Bleche und Backformen aus der Röhre und drehte den Knopf auf Maximum. Schnierper guckte, ob noch genügend heißes Wasser in der Kanne war, und setzte sich mit einer Tasse Tee Wallner gegenüber. An diesem Montagmorgen trauerte Schnierper einmal mehr den Morgenstunden in seinem Büro in der Stadtbibliothek nach. Der Krieg dauerte ihm schon viel zu lange. Nein, jetzt ist es nicht mal mehr möglich, nach Paris zu reisen. Ja, stell dir vor, was jetzt im Louvre los ist. Dass alles vorgekehrt werden muss, damit wenigstens die wertvollsten Gemälde in Sicherheit sind. Bei uns in Wien war der Widerstand vorbei, bevor er überhaupt angefangen hat. Ja, wir müssen abwarten. Nein, nein, Paris bleibt Paris. Das ist die Stadt der Revolutionen. Die lässt sich keine Fremdherrschaft gefallen. Ja, Paris war aber auch immer die Stadt der Kerker und Guillotinen. Annemaries Auftritt ließ sie beide verstummen. In ihrem Morgenmantel, das rote Haar offen, bis über die Schultern fallend, kam sie durch die angelehnte Glastür. Während sie durch das Fenster auf den Park und den See blinzelte, wünschte sie so freundlich, wie es ihre Morgenlaune zuließ, einen guten Morgen, erkundigte sich bei beiden nach ihrem Befinden, nach der Qualität der genossenen Nachtruhe und den Tagesplänen. Im Stehen leerte sie eine Tasse Kaffee und biss sich von Schnierpers Butterbrot eine Ecke ab. Und verschwand so, wie sie gekommen war. Da half den beiden Männern nur noch das Radio. Wortlos beendeten sie ihr Frühstück, bevor jeder seiner Wege ging. Tendons nos énergies pour le salut du pays, de la Suisse neutre, loyale et libre. Redoublons de vigilance et de courage. Que Dieu nous inspire. Als sich Rudolf Rössler am Montag, den 20. Mai 1940, früh auf den Weg in sein Büro machte, versuchte er, seinen Ärger in den Griff zu bekommen. Ärger über die scheinbare Leichtigkeit des Vorstoßes der Wehrmacht in den ersten Tagen dieses neuen Krieges. Ärger über die neutralen Staaten Belgien und die Niederlande, die trotz aller Warnungen Hitlers Versicherungen geglaubt hatten, er werde ihre Grenzen respektieren. Und Ärger über sich selbst, weil er schon begann, an Frankreich zu verzweifeln. Am 19. Mai war der bisher weiteste Vorstoß der deutschen Panzer erfolgt. Sie besetzten Abbeville an der französischen Kanalküste und trieben einen Keil zwischen die südlicher liegenden französischen Truppen und das britische Expeditionskorps im Norden. Durchbrechen, von hinten einkesseln und vernichten. In seinem Büro angekommen, legte Rössler die Unterlagen für Hausermann bereit und wartete ungeduldig auf Wallner. Christian Schneider, der seit etwa einem halben Jahr sein Teilhaber und Lektor war, kam erst später, mit dem Zug aus Genf. Schneider wusste nichts über Rösslers zweites Leben und dabei sollte es auch bleiben. Das Verlagsgeschäft hatte jeden Schwung verloren. Schneider hatte deshalb den Plan, mit seiner Frau von Genf nach Luzern umzuziehen, auf unbestimmte Zeit verschoben. Rössler konnte dies nur recht sein. Er ging zum Fenster, wo auf einem kleinen Tisch ein gläserner Krug mit einem Tauchsieder stand. Er nahm den Glaskrug und betrat einen finsteren, schlauchartigen Nebenraum, wo zuhinterst unter einem winzigen Fenster die Toilette war und gleich neben dem Eingang ein Wasserhahn über einem winzigen, beige emaillierten Spülbecken. Er machte Licht. Eine alte, nackte Glühbirne, die über einem an den Rändern erblindeten Spiegel schräg nach unten aus der Mauer ragte, verbreitete ihren armseligen Schein. Während das kalte Wasser in einem dünnen Strahl in den Glaskrug floss, musterte Rössler sein Spiegelbild. Obwohl erst 42, bemerkte er mit Erschrecken, dass er nicht mehr lächeln konnte. Wallner nahm dankbar die Tasse Pulverkaffee, die Rössler ihm zuschob, und griff zur Zuckerdose. Auch in seine eigene Tasse gab Rössler einen halben Kaffeelöffel braunes Pulver und füllte sie mit heißem Wasser. Er stellte den Tauchsieder zurück in den Krug und setzte sich. Wallner, der mit Hut und offenem Mantel dastand, rührte den Löffel um, bis sich der letzte Rest Zucker auf dem Grund des dünnen Gebräus aufgelöst hatte. Das kommt zu Hausermann. Das Doppel in die Ablage. Ja, ja. Wie immer. Rössler schob zuerst den einen Umschlag, dann den anderen in die offen daliegende Mappe Wallners. Hausermann wird Tag für Tag nervöser. Die ständige Kritik schlägt ihm auf den Magen. Ich möchte nicht wissen, wann der überhaupt noch schläft. Viele im Armeekommando sind der Meinung, er dränge sich mit seinen Meldungen zu sehr in den Vordergrund. Es gibt sogar Divisionskommandanten, die behaupten, er sauge sich alles aus den Fingern. Um sich wichtig zu machen, ich weiß. Ja, wer weiß. Das ist immer das Erste, das sie dir vorwerfen. Naja, wieso sollte es im Geheimdienst vernünftiger zugehen als woanders im Leben? Meldungen, die stimmen, erbringen ihren Beweis mit der Zeit von selbst. Ja. Ja, vertrauen wir darauf. Wallner stellte die Tasse ab und blickte zur Tür. Im Treppenhaus waren Schritte zu vernehmen. Im Nu hatte er die Mappe unter den Arm geklemmt, war schon beinahe aus der Tür, als Christian Schneider, den er nicht persönlich kannte, die Treppe heraufkam. Eine Stunde zu früh, wie Rössler mit Blick auf die Bürouhr an der Wand feststellte. Hager, mit schwerer Brille und buschigem Oberlippenbart, musterte Schneider Wallner freundlich, während dieser sich mit einem gemurmelten Gruß und gesenktem Kopf an ihm vorbeidrückte. Schneider drehte sich auf der Schwelle nochmals kurz nach Wallner um, bevor er die Tür hinter sich zuzog. Rössler saß, scheinbar in Arbeit vertieft, hinter dem Schreibtisch und beobachtete seinen Teilhaber, der gemächlich Mantel, Hut und Morgenzeitung ablegte, über den Rand seiner Brille. Überraschung, Schneider. Früher als sonst. Ja, ich wurde durch den Lärm eines Militärkonvois geweckt und konnte nicht mehr einschlafen. Da dachte ich, nimmst einfach den Frühzug. Ja, ja. Da hat der Mensch doch gleich mehr vom Tag. Ja. Sie setzten sich an den Arbeitstisch beim Eckfenster, um die von Schneider begutachteten Manuskripte des schmal gewordenen Verlagsprogramms durchzusehen. Draußen donnerte einmal mehr ein scheinbar endloser Güterzug Richtung Süden. Hat Schneider Wallner schon früher mal gesehen? Ob er was ahnt? Ich weiß nicht, aber dieses wissende Lächeln heute. Ach was, das bildest du dir nur ein. Rössler hatte Schneider über ein Zeitungsinserat gefunden. Bekannter, angesehener Buchverlag bietet tatkräftigem Herrn, der sich am Ausbau des Unternehmens mit ca. 20.000 Franken beteiligt, gute, entwicklungsfähige Dauerstellung. Literarische Kenntnisse, gute Allgemeinbildung und möglichst auch kaufmännische Begabung, Bedingung. Schriftliche Offerten unter Chiffre J7884 an die Annoncenabteilung der Neuen Zürcher Zeitung. Rössler hatte ihm einen Teil des Geldes zurückgezahlt. Aber das vereinbarte Gehalt musste stark gekürzt werden. Schneider hatte sich jedoch deswegen noch nie beschwert. Seither wurde Rössler das Gefühl nicht los, dass Schneider vielleicht selbst nur eine Tarnidentität gesucht hatte, als er bei ihm einstieg. Oder war er sogar geschickt worden? Aber von welcher Seite? Womöglich ist gar nicht. Und ich tue ihm Unrecht. Rössler fiel ein, wie ausschweifend Schneider manchmal über die Zeit sprach, als er noch Dolmetscher im Internationalen Arbeitsamt in Genf war. Aber über seine Jugendzeit redet er eigentlich nie. Vielleicht war er oder ist noch Mitglied der Kommunistischen Partei. Etwas verkrampfte sich in Rösslers Brust. Werde ich von einem Mann Moskaus ausgehorcht? Wegen des Hitler-Stalin-Pakts packt das vielerlei Gefahren. Bringt Stalin vorsichtig Kundschafter in Stellung? Für den Fall, dass dieser Pakt nicht hält? Oder sehe ich Gespenster? Rössler nahm sich vor, Schneider zu testen. Unauffällig, aber nunmehr unablässig. Hauptmann Hausermann hatte das Material Rösslers, das ihm Wallner gebracht hatte, kommentarlos auf seinem mit Papieren überfüllten Schreibtisch abgelegt. Wie immer trug er, da er ständig fror, über der Uniform einen gefütterten Ledermantel. Auf einem kleinen, freigehaltenen Teil der grünen Schreibunterlage ließ er Brausetabletten in ein Glas Wasser fallen. Eine nach der anderen. Was gucken Sie so, Wallner? Ja, Vitamin C ist das Einzige, das mir gegen mein Magenleiden hilft. Und wenn es nichts nützt, so hält es mich wenigstens wach. Ja, Krieg war der Gesundheit noch nie besonders zuträglich. Wallner, Sie werden es nicht glauben. Ich wollte mich Anfang Mai ausmustern lassen. Hatte schon einen Termin bei der Untersuchungskommission. Und dann teilt man mir lapidar mit, mein Ausscheiden käme leider nicht in Frage. Ja. So sehr man meine persönliche Lage bedauere. Erstes Gebot jeder kriegsmäßigen Organisation sei, dass bei persönlichem Ausfall durch Krankheit oder Tod der erhaltene Auftrag unter allen Umständen durchgeführt werden müsse. Das ist lächerlich. Sie sind eben nur schwer zu ersetzen. Mein lieber Wallner, ich will Ihnen mal was sagen. Tun Sie nie etwas, weil Sie Dank dafür erwarten. In der Armee schon gar nicht. Wer war dieser Christian Schneider wirklich? Was das Fachliche betraf, war die Zusammenarbeit für Rössler völlig problemlos. Mehr noch, ein echtes Vergnügen. Doch Schneider blieb von einer freundlichen Unzugänglichkeit. Einmal, als ihn Rössler darauf ansprach, führte er seine Einsilbigkeit darauf zurück, dass er als Kind innerhalb nur eines Jahres beide Eltern verlor. Ich war damals erst 8 Jahre alt. Eine entsprechend desillusionierte Jugend in Heimen folgte. Und noch keine 18, als der Krieg 1914 ausbrach. Im Übrigen war er in politisch-militärischen Fragen verdächtig gut informiert. Er hatte Rechts- und Staatswissenschaften studiert und 1921 in seiner Doktorarbeit dem amerikanischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Thomas Woodrow Wilson vorgeworfen, bei den Versailler Friedensverhandlungen nicht der Friedensengel unterm Sternenbanner gewesen zu sein, für den ihn die Welt offensichtlich hielt. Seit Schneider im Büro Wallner begegnet war, flocht Rössler ab und zu Informationen über Wehrmachtspläne in die Unterhaltung ein und sagte, Er habe das aus Deutschland gehört. Zudem hatte Rössler sich angewöhnt, den Geschäftsschreiben, die er Schneider nach Genf schickte, zwecks persönlicher Information, kleine Zettel mit herausragenden Meldungen zur Kriegslage anzuheften. Seit dem Desaster vom 9. November 1939, als der deutsche Geheimdienst im holländischen Venlo zwei britische Agenten des Secret Service MI6 entführten, war er sich sicher, dass auch in der Schweiz deutsche Spitzel nicht weit waren und er keinerlei Wagnis eingehen durfte. Christian Schneider saß längst wieder im Zug nach Genf, als sich Rössler wie jeden Tag in die Luzerner Bahnhofshalle begab und an der Gepäckausgabe vorbei zum Expressschalter im kleinen Raum der Bahnpost trat. Er brauchte kein Funkgerät. Im Nachrichtenbunker des Oberkommandos des Heeres in Zossen stand ein unbeaufsichtigter Fernschreiber. Dieser Apparat war an allen Übermittlungskontrollstellen vorbei auf eine direkte Linie ins Ausland geschaltet worden. Sein Informant bei der deutschen Abwehrstelle in Zürich, Gisevius, dem er aber immer noch nicht in allem traute, empfing die verschlüsselten Lageberichte aus Berlin als unauffällige Wehrmachtsfernschreiben, entzifferte sie, verschlüsselte sie ganz oberflächlich neu und sandte sie ihm direkt nach Luzern. Mit Bahnpost. So einfach war das. Anscheinend. Rössler steckte den Umschlag ein, überquerte den großen Vorplatz des Bahnhofes, wo sich der See in ein enges Flussbett zwängte. Anders als sonst kehrte Rössler nicht nach Hause zurück. Die Schnirpers feierten die Geburt ihres Sohnes und hatten ihn und seine Frau eingeladen. Er blieb auf der linken Seite der Reuss und spazierte hinunter bis zur Spreuerbrücke. Das alte Wehr war offen. Der Fluss rauschte unter den Bohlen. Es war eine jahrhundertealte gedeckte Holzbrücke mit einem Maria-Schrein und gemalten Sinnsprüchen, die zwischen Querbalken und Streben hingen. Ein Bilderzyklus aus dreieckigen Holztafeln. Ein mittelalterlicher Totentanz. Der Tod in schwarzen Beinkleidern und einem roten Umhang mit bleichem Maskengesicht, in dem statt Augen nur schwarze Höhlen waren, überholt den Kaiser mit elegantem Schritt, um sich ihm zu offenbaren. Der Kaiser seufzt. Was hilft mir Macht, Gewalt und Reichtum? Das Römische Reich, das Kaisertum. Dann spielt die Glocke ihren Ton. Er verfährt mit mir, ich fahr davon. So nah sind Geburt und Tod beieinander. Rössler ließ die Brücke hinter sich und bog beim Mühleplatz in die steile Brückligasse ein. Am alten Kornmagazin vorbei kam er in die Rebhalde. Da wohnten die Schnirpers. In einem allein am Hang stehenden, einfachen, irgendwie italienisch anmutenden Mietshaus mit Balkonen, die sich gegen den Sonnenuntergang hin öffneten. Wallner? Wie geht's? Ja, wie immer, auf zwei Fies. Rössler sah vom Flur aus seine Frau am Klavier sitzen. Sie spielte das Impromptu in Astur von Franz Schubert. 34 ist er nur geworden. Wer? Ja, der Schubert. Typhus in Wien, 1828. Wie viele wohl jetzt wieder Typhus bekommen wegen dem Krieg? Ob Genie oder nicht, musikalisch oder unmusikalisch, hat doch keine Bedeutung. Wallner! Na, stimmt's vielleicht nicht? Rudolf hat das Recht, mal ein paar Minuten an was anderes als an Krieg zu denken. Ja, ja, ja. Schließlich feiern wir unseren Sohn. Komm, Rudolf. Ja. Du hast Peter ja noch gar nicht gesehen. Xaver Schnirper nahm Rössler am Arm und zog ihn ins Nebenzimmer, wo eine junge Frau an der Wiege saß und den Säugling, der friedlich schlief, hin und her schaukelte. Sie erhob sich schüchtern. Darf ich dir vorstellen? Das ist Jeanne. Enchanté, Monsieur. Sie ist ohne ihre Eltern aus Belgien in die Schweiz geflüchtet, nicht wahr? Oui. Weißt du, wir haben sie als Kindermädchen und Haushaltshilfe eingestellt. So können wir ihr das Internatenheim für Frauen auf dem Bienenberg im Jura ersparen. Sie wollte in der Stadt leben und ihre Passion war das Lesen. In der mit Büchern vollgestopften Wohnung des Schnierpers würde sie sich also bestimmt nicht fremd vorkommen. Rössler blickte gerührt auf die geschlossenen Augen des Kleinen, der den Eindruck machte, im Schlaf gar nicht mehr atmen zu müssen. So weit weg schien er entschwebt, wie tot und doch lebend. Du meine Güte. Wie niedlich wir doch alle mal waren. Nicht? Olga drückte ihm einen Begrüßungskuss auf die Wange. Und wie unschuldig. Und wie er Xaver gleicht. Findet ihr nicht auch? Vorsichtig nahm Schnierper den Säugling auf und wiegte ihn mit leisen Worten der Kinder- und Brabbelsprache. Annemarie, meine Liebe, ein Baby kann noch niemandem gleichen, gell? Die Augenfarbe kann sich noch ändern, die Haare. Schau mal, das ist Onkel Walli. Ach, hör doch auf. Rudolf Rössler verließ etwas später als sonst die Wohnung und ging den gewohnten Weg am Kloster Wesemlin vorbei über die Hexenstiege hinunter in die Stadt. Statt jedoch wie üblich dem Quai entlang zu gehen, bog er bei der Hofkirche rechts ab und begab sich zu dem in Fels gehauenen Löwendenkmal. Rössler tat, als blickte er auf den von einer Lanze getroffenen sterbenden Löwen, suchte aber, ohne sichtlich den Kopf zu wenden, seitwärts hinter sich den Raum ab. Seit dem Sommer 1939 hat er den Mann nicht mehr gesehen. Sie hätten sich auch nicht wiedersehen dürfen. Es musste also einen triftigen Grund für dieses unerwartete Treffen geben. Als der Mann, den er erwartete, rechts an ihm vorbeiging, verließ er die Anlage und kaufte sich gleich gegenüber beim runden Pavillon eine Eintrittskarte für das kleine Alpinmuseum, in dem dreidimensionale Bergansichten zur Schau gestellt wurden. Ohne den Hut abzunehmen, schritt Rössler zu den hinteren Räumen. Vor ihm tat sich die große Rundsicht des Gornagrats hoch über Zermatt auf. Langsam ging er weiter. Zum vergletscherten Mont Blanc-Massiv. Die Magie der Illusion nahm den Theatermann gefangen. Bruchlos zusammengefügte, realistisch gemalte Bühnenkulissen ließen ein Gefühl eisiger Weite entstehen. Wie ich vorgetäuscht es doch aussehen kann. Luzern ist eine erstaunliche Stadt. Finden Sie nicht auch? Ja, ja. In fast vollständige Finsternis gehüllt, flüsterte Gisevius in heiterem Ton weiter, als wäre das Ganze ein Scherz. Außerordentliche Umstände machen dieses Treffen notwendig. Wir müssen die Übermittlungsmethode auf eine neue Grundlage stellen. Was ist passiert? Die Lücke im Verbindungsnetz, die wir bisher benutzen konnten, dieser isoliert stehende Fernschreiber im Oberkommando des Heeres in Zossen, ist entdeckt und abgeschaltet worden. Das Material wird nicht mehr über mich gehen. Wie kann ich dann sicher sein, dass sich nicht jemand ungebeten einschaltet und die Nachrichten verfälscht? Keine Sorge. Das Material geht von Berlin an die Abwehrabteilung der Wehrmachtmeldesammelstelle in Mailand, von dort nach Chiasso über die Grenze und danach wieder mit Bahnexpress nach Luzern. Für Sie ändert sich absolut nichts. Warten Sie. Und wenn jetzt die Spur zu Ihnen zurückverfolgt wird? Lassen Sie das nur meine Sorge sein, Herr Rössler. Wir wissen doch beide, das ist ein Himmelfahrtskommando. Dann war er plötzlich verschwunden. Rössler fand ihn vor dem nächsten dreidimensionalen Schaubild wieder, einer Nachbildung der Station Eismeer der Jungfraubahn. Die Installation vermittelte das Gefühl, in den unermesslichen Abgrund der Eiger-Nordwand zu stürzen. Einzig ein Geländer schien davor zu schützen. Fühlen Sie sich vor den Kopf gestoßen, Rössler? Sollte ich von Würde reden oder gar von Ehre? Nicht, solange wir mit unserem Tun nichts erreichen. Rudolf Rössler begab sich nur ungern in die neue Wohnung seines Freundes Xaver Schnirper im vornehmen Hofquartier. Die alte war Schnirper ohne genaue Angabe von Gründen gekündigt worden. Nun hatte er sich mit seiner Frau Annemarie, Franz Wallner, dem Söhnchen Peter und dem Kindermädchen an der Löwenstraße 8 eine größere gesichert, obwohl die für ihn eigentlich viel zu teuer war. Außerdem lag sie nur 100 Schritte vom Quai entfernt, in allernächster Nähe zur neuen Bleibe der Nachrichtensammelstelle 1 im Hotel Schweizer Hof. Es musste hier nur so von Spitzeln wimmeln. Als Rössler an der Wohnungstüre klingelte und das Kindermädchen öffnete, Bonjour, Monsieur Rössler. Watschelte ihm der quietschvergnügte kleine Peter gegen die Beine. Wie schnell er gewachsen ist. Ja. Kaum zu glauben, jetzt ist das auch schon wieder ein Jahr her. In einem der hinteren Zimmer hörte er Chopin. Annemarie übte. Xaver Schnirper zog ihn in die Bibliothek, um ihm in heller Aufregung vom bisher größten Schlag der Nazi-Geheimdienste gegen die Alliierten zu berichten. Ein Schlag, der in erheblichem Maß auch die Schweizer Dienste treffe. Die Nazis haben die Blaupausen von den Amerikanern. Wie kann man nur so blöd sein? Die in Bern haben eine strenge Untersuchung über unsere eigenen geheimdienstlichen Kontakte mit den Alliierten angeordnet. Aha. Schafroth vom Generalstab, der mit dem US-Militärattaché Verbindung hält, dementiert, irgendwelche geheimen Informationen weitergegeben zu haben. Auch Max Weibel von der Nachrichtensammelstelle 1 streitet alles ab. Und? Glauben Sie ihm? Sie sind ihm dankbar, dass er nicht die Wahrheit sagt. Und was ist mit dem Büro Hausermann? Ja, Hausermann hat Glück. Er wird nicht mit in das Verfahren einbezogen. Aber er ist wütend, traut niemandem mehr. Hausermanns Meldungen wandern höherenorts direkt in den Abfall. Auch deine. Sie werden nicht einmal mehr gelesen. Es herrscht eine panische Angst vor Desinformation. Der einzige Trost ist, dass Hausermann keinerlei Angaben über seine Quellen macht und ohnehin nicht weiß, dass du hinter Wallner steckst. Das genügt eben nicht. Verstehst du, die Information selbst führt hin zur Quelle. Wenn die Abwehr oder der SD tatsächlich lange Listen von Meldungen haben, die bei BC Lake über das Pult gingen, dann fragen sie sich für jede Einzelne, wer konnte das wissen? Und wer aus dem kleinen Kreis der Informierten könnte ein Interesse daran haben, dass die Alliierten das erfahren? Überall da, wo sich mehrere Kreise in einem Punkt schneiden, sitzt die gesuchte Person. Verhaftung, Folter, Tod. Oder die Person lässt sich umdrehen. Und was ziehst du daraus für Schlüsse? Solange der britische und der amerikanische Geheimdienst die Scherben zusammenkehren, ist es völlig nutzlos, sie über Hausermann oder einen anderen Kanal noch mit Material zu beliefern. Bis sie ein neues Geheimdienstnetz aufgebaut haben, glauben sie sowieso nicht mehr. Dann können wir gleich aufhören. Der polnische Nachrichtendienst ist wahrscheinlich auch betroffen. Ja, Schönatzki hängt voll mit drin. Bisilek machte ihn in seinen Berichten kenntlich. Alle seine Leute müssen, wo sie noch gewarnt werden können, untertauchen. Diese Dilettanten! Mir bleibt also nichts anderes übrig. Ich muss mich neu orientieren. Ich werde alles versuchen, wenigstens die russischen Stellen zu informieren. Und zwar direkt. Ich habe keine andere Wahl. Und wie soll ich mir das vorstellen? Die Schweiz unterhält doch nach wie vor keine diplomatischen Beziehungen mit Moskau. Es gibt hier weder eine russische Botschaft noch ein Konsulat. Sie haben Ihre Leute im Umkreis des Völkerbunds und des Internationalen Arbeitsamts in Genf. Schneider war früher Übersetzer dort. Schneider? Christian Schneider? Er hat durchblicken lassen, dass er über Verbindungen verfügt. Ich stelle ihm seit Monaten gelegentlich allgemeine Berichte und Meldungen zu. Anfangs nur, um ihn zu testen. Und? Hat er angebissen? An der Art und Weise, wie angebissen wird, kannst du erkennen, was für ein Fisch es ist. Und? Er sprach von einer Frau, deren Namen er mir selbstverständlich nicht nennen dürfe. Er sagte mir, diese ehemalige Kollegin von ihm im Internationalen Arbeitsamt habe unsere Meldungen, als er sie beiläufig ins Gespräch einflocht, als bedeutsam eingestuft und geäußert, es wäre sehr wertvoll, sie nicht nur regelmäßig, sondern auch auf dem schnellstmöglichen Weg zu erhalten. Verstehst du? Diese Frau hat nicht einmal nach der Quelle gefragt. Das heißt, es wäre endlich jemand, der etwas von der Sache versteht. Sie hat sofort gespürt, dass diese Art Information dringend benötigt wird. Ja, aber kommt dir das nicht merkwürdig vor? Vielleicht hatte Schnade schon immer Kontakte zu sowjetischen Stellen. Und die haben ihn, als sie dein Inserat sahen, womöglich bewusst bei dir platziert. In dem Fall hätte Schnade sich sehr überlegt verhalten. Ich schätze ihn als Persönlichkeit und als Lektor sehr. Und ohne ein gewisses Maß an Klugheit lässt sich dieser Krieg gegen Hitler nicht gewinnen. Ja, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Die Russen stärken. Nur darauf kommt es jetzt an. Luzern im Sommer 1942. Ein Gütertransport aus Deutschland Richtung Süden ließ Rudolf Rösslers Verlagsbüro einmal mehr erzittern. Im Hof zwischen Bahndamm und Haus dampften die Kessel der Asphaltbrennerei Racine. Christian Schneider, Rösslers Teilhaber und Lektor, der zum Fenster hinausschaute, kehrte sich wortlos Rössler zu, nahm verlegen die Brille ab und fing an, sie mit einem weißen, verzierten Taschentuch zu reinigen. Sie möchten noch mehr wissen. Das ist ausgeschlossen. Rössler hatte ungeduldig auf Schneiders Bericht aus Genf gewartet. Um der Sache willen wurde der direkte Zugang zu den Russen immer dringlicher. Die Moskauer Zentrale will sicher gehen, dass es sich bei den Meldungen um keine Desinformationen handelt. Diese Gewissheit hätten Sie auch nicht bei genauer Quellenangabe. Moskau glaubt nur an das, was es kontrollieren kann. Ja, das ist Ihr großes Problem. Hat aber überhaupt nichts mit Wahrheitsfindung zu tun. Ich dachte, die hätten aus der Katastrophe vom Juni 41 etwas gelernt. Ja, sollte man meinen, tja. Warum bloß ignorierten sie die Warnungen vor dem Unternehmen Barbarossa und ließen sich vom Einmarsch der Deutschen dermaßen überraschen? Nachher ist es leider immer zu spät. Aber wenn unsere Meldungen dauernd überprüfbar stimmen, werden sie uns glauben müssen. Meine Kontaktperson hat mir nochmals versichert, Moskau erkenne den hohen Nutzen der Meldungen und wolle davon so viel wie nur immer möglich. Regelmäßiger und schneller als bis jetzt. Aber sie beharren auf der Offenlegung unserer Identität. Rössler zog ein Bündel Zettel aus der Jacke seines Anzugs. Nein, Schneider. Gehen Sie, bringen Sie ihn das und sagen Sie, dass ich von meinen Bedingungen nicht abweiche. Ich muss meine Quellen schützen und das kann ich nur, wenn mein Name ungenannt bleibt. Als Christian Schneider in Genf aus dem Zug stieg, fühlte er sich müde und ausgebrannt. Der Krieg schränkte das Verlagsgeschäft stark ein. Absatzmöglichkeiten im Ausland gab es praktisch keine mehr. Im laufenden Jahr 1942 waren nur 2 neue Titel geplant. Der Verlag war ein reines Verlustgeschäft. Eigentlich nur noch Fassade. Schneider tastete nach dem Bündel der kleinen, handgeschriebenen Meldungen, die Rössler ihm mitgegeben hatte und die er in seine Anzugsjacke verwahrte. Er trat in die warme Spätsommernacht hinaus. Auf dem Place de Cornavin herrschte noch reges Treiben, das ihn ein bisschen an das Vorkriegs-Paris erinnerte. Als plötzlich Luftalarm gegeben wurde, reagierte kaum einer der Passanten. Erst beim anschwellenden, dröhnenden Brummen der britischen Flieger, die den Genfer See als Richtmarkierung nahmen, um den Hafen Genuas oder die Industriegebiete Mailands und Turins anzusteuern, hoben einige die Köpfe. Für einmal konnte man die dunkelgrünen Bomber im hellen Mondlicht sehen. Normalerweise waren sie am dunklen Himmel nur zu hören. Rachel Dübendorfer, wohnhaft Rue de Lausanne 135. Schneider kannte sie von ihrer gemeinsamen Zeit im Internationalen Arbeitsamt in Genf. Da war er eine Zeit lang ihr Vorgesetzter gewesen. Sie zog Schneider wortlos in den Flur der Wohnung, warf noch kurz einen Blick ins Treppenhaus und schloss die Tür. Die Deutschen werden uns jagen, wenn sie herausfinden, was wir senden. Sie werden es nie entziffern können. Der Kopf unseres Netzes hier in Genf versteht sein Handwerk. Ah, ja, der große Unbekannte, dessen Namen ich vielleicht nie erfahren werde. Ist doch besser so. Komm, wir gehen in die Küche. Christian Schneider warf im Vorbeigehen einen Blick in das Arbeitszimmer ihres Freundes. Paul Böttcher kam wie Rachel Dübendorfer aus Deutschland und hatte für sehr kurze Zeit als Kommunist in Sachsen sogar ein Regierungsamt bekleidet. Er saß an einem mit Papieren überfüllten Tisch und schrieb an einer geheimen Chronik des Krieges. Christian Schneider war, anders als Rachel Dübendorfer und Böttcher, kein Kommunist, und er amüsierte sich immer ein wenig über die beiden. Wenn Schneider seiner Frau Elisabeth erzählte, wo er gewesen war, sagte er stets: Bei Onkel und Tante Bolschewiki. Rachel Dübendorfer kam aus einem anderen Milieu als Böttcher, den sie für ihren Mann ausgab. Ihr Vater, ein Bankier, stammte wie ihre Mutter aus Russland. Die ersten 5 Lebensjahre hatte sie in Warschau verbracht. Dann war die Familie nach Danzig übersiedelt. Sie hatte studiert, wurde Kommunistin wie ihre ältere Schwester, heiratete einen deutschen Genossen, gebar eine Tochter, ließ sich scheiden, ging nach Berlin, wo ihre Schwester sie dann mit in die geheime Arbeit für Moskau hineinzog. Und noch einmal war sie ihrer Schwester nachgereist, nach Zürich, wohin auch Böttcher, den sie aber noch nicht kannte, nach dem Beginn der Nazi-Herrschaft geflüchtet war. Die Kommunistische Partei hatte ihr eine fiktive Ehe vermittelt mit Heinrich Dübendorfer, von Beruf Flachmaler, dessen Identitätskarte, um die Verwirrung komplett zu machen, nun Paul Böttcher seit Jahren bei sich trug, mit offiziell gestempeltem falschem, weil eigenem Bild. Christian Schneider legte Rösslers Zettel auf den Küchentisch. Paul Böttcher, der sich zu ihnen gesetzt hatte, warf einen prüfenden Blick auf sie. Er kannte den Verfasser genauso wenig, wie umgekehrt Schneider die Namen jener wusste, die wie Rachel Dübendorfer im Netz chiffrierten oder funkten. Rachel Dübendorfer nannte beim Verschlüsseln die geheime Quelle einfach, in Anlehnung an die Stadt Luzern, Lucy. Und sie belegte die Berichte aus dem Oberkommando des Heeres mit dem Fantasienamen Olga, jene aus dem Oberkommando der Wehrmacht mit Werther. Stalingrad ist durch den Masseneinsatz der Stukas in Trümmer gelegt worden. Das erschwert den Russen den Nachschub von Truppen und Material. Das wird ein Kampf Haus um Haus. Ruine um Ruine. Ich möchte nicht wissen, wovon sich die Bevölkerung in Stalingrad, die das deutsche Bombardement überlebt hat, ernähren wird. Das ist eben der Unterschied. Ach. Im Kommunismus wird niemandem erlaubt, Gewinne aus der allgemeinen Not zu machen. Mhm. Was da ist, wird geteilt, je nach den Bedürfnissen. Ja. Mein Lieber, eher doch nach den Möglichkeiten. Es war noch früh am Morgen, als Margarete Bolli ihre kleine Wohnung im Zwischengeschoss der Rue Müller-Brun 1 verließ. Seit sie, die Baslerin, in Genf war, schien ihr die Welt wie verwandelt. Sie war verliebt, wie nie zuvor. Es war ihr, als hätte sie bis jetzt gar nicht gewusst, wie schön das Leben sein konnte, trotz all der äußeren Umstände. Sie hatte nicht vor, Albert davon zu erzählen. Die Affäre mit ihm war vorbei. Außerdem ist Albert sowieso verheiratet. Dass er nicht so hieß, wusste sie längst. Er hat also gar kein Recht zu wissen, wen ich jetzt liebe. Meinen Hans. Hans Peters. Deutscher Immigrant, Friseur, wohnhaft wie sie in Genf. Margarete Bolli schaute auf die Uhr. Es war noch zu früh. Sie spazierte noch eine Weile am Quai auf und ab, dann sah sie sich unauffällig um und schlug den Weg zur Rue de Lausanne ein. Vor der Nummer 113 blieb sie stehen. Es war ein großes, verhältnismäßig elegantes Mietshaus. Ein letzter Blick zurück, es war ihr niemand gefolgt. Schnell schlüpfte sie durch den Eingang, um mit Albert den weiteren Fortgang der Arbeit zu besprechen. Das Treppenhaus hatte auch noch einen Hintereingang, der auf einen großen Hinterhof führte, über den sie, so war es verabredet, beim kleinsten Anzeichen von Gefahr zu verschwinden hätte. Albert wohnte im zweiten Stock. Die 5 oder 6 Zimmer dienten zugleich als Wohnraum und Büro. Atlas Permanent Service Geopress stand auf einer Tafel neben der Tür. Salut. Sehr gut, Gretele, auf die Minute genau. Ach, komm rein. Überall in der Wohnung lagen ausgebreitete Karten herum. Andere hingen an den Wänden, manche mit farbigen Stecknadeln markiert. Durch eine offene Tür konnte sie im Salon, wo Sofa, Lehnstühle, Plattenspieler und Büromöbel durcheinander standen, eine Sekretärin sehen, die in perfektem Französisch telefonierte. Ihr gegenüber saß eine überaus selbstsicher wirkende Frau, vor sich eine Kartenskizze, Tuschfeder in der Hand, vermutlich die Gattin Alberts. Albert bat Margarete Bolli wortlos in sein persönliches Büro, wo er ihr ein Buch in die Hand drückte. So, Gretele, hier, das ist ein Funkschlüssel. Es begann im September von Grete von Urbanitzky. Eine sehr interessante Autorin. Sie überflog die ersten Zeilen. Miliza stand halb ausgekleidet vor dem Schrankspiegel ihres kleinen Pariser Hotelzimmers und schminkte sich sorgfältig ab. Ein Liebesroman. Ausgerechnet. Nein, kein Wort von Hans. Arbeit und Leben waren für sie ab sofort zwei getrennte Bereiche, obwohl ihr Albert, etwas zu deutlich, wie sie fand, eingeschafft hatte, ihn über alle persönlichen Kontakte aufzuklären. Ich stelle ihm auch keine indiskreten Fragen über seine Frau und seine Liebschaften. Hans ist ganz allein meine Sache. Alexander Albert Rado war wortkarg, versponnen, rund im Gesicht und um den Bauch. Unsere kleine Kugel nannte ihn seine Frau Helene gelegentlich. Helene Rado, geborene Jansen, 44, stammte nicht wie ihr Mann aus Ungarn. Sie war in Frankfurt am Main aufgewachsen, in einer einfachen, aber politisch aktiven Schuhmacherfamilie. Schon als 16-Jährige war sie Mitglied bei den Spartakisten geworden, Genossin der dann 1918 in Berlin ermordeten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. 19 Jahre waren Alexander Rado und Helene nun schon verheiratet. Sie hatte ihre Liebesgeschichten gehabt, Rado seine. Und sie war Funktionärin genug, um einzusehen, dass er den letzten Charme, über den er immer noch verfügte, ab und zu auch für die Rekrutierung unentbehrlicher Agentinnen einzusetzen hatte, wenn das die Partei und Moskau verlangte. Rado war ein Kartograf, ein bedeutender, und hat er zusammen mit seiner Frau Helena eine eigene Firma gegründet, die Geopress, die den Zeitungen handgezeichnete tagesaktuelle Karten zum Abdruck anbot. Die Geopress belieferte auch die Behörden. Und um nicht aufzufallen, nahmen er und Helene auch Aufträge aus dem Deutschen Reich an. Rado stand am Fenster und blickte durch die Gardinen auf die Straße. Von Margarete Bolli war nichts mehr zu sehen. Er packte einen Stoß Texte mit langen Zahlenkolonnen ein, die ihn eine halbe Nacht an Chiffrierarbeit gekostet hatten, und ging wortlos zur Tür. Helene hob nur kurz den Kopf vom Zeichentisch und nickte. Sie waren genau aufeinander eingespielt, als wären sie eine Seele in zwei Körpern. An der Rue de Carouche 26 spazierte Rado langsam am kleinen Ladengeschäft des Radiotechnikers Edmond Damel vorbei. Es lag im Erdgeschoss einer verwaschenen, langen, dreistöckigen Häuserzeile, nur durch einen schmalen Gehsteig von den Tramgeleisen der Straße getrennt. Der junge, gut aussehende Amel war Schweizer Linksaktivist und betrieb mit seiner Frau den Genfer Sender des Netzes, neben dem von Alexander Jim Food in Lausanne. Amel hatte seinen Sender selbst gebaut und arbeitete zurzeit an einem dritten. Die Funkzentrale in Paris war ausgefallen und Genf musste dringend übernehmen. Nach einem beiläufigen Blick in das kleine Schaufenster schritt Rado zum Hauseingang, nahm die Treppe zur Wohnung im ersten Stock und übergab Edmond Damel die Papiere, die dieser augenblicklich in ein Geheimfach schloss. Rachel Dübendorfer, Deckname Sissi, und Christian Schneider alias Taylor trafen sich am Genfer See, im Jardin Anglais. Er steckte ihr unauffällig einen Umschlag zu. Leise berichtete er über den Stand der Kämpfe in Stalingrad. Die vom deutschen Führerhauptquartier die letzten 7 Tage avisierten Ziele sind an keinem Punkt und in keinem Abschnitt erreicht worden. Der Nach- und Rückschub der in Wolganähe auf kaum 10 Kilometer breiter Front kämpfenden deutschen Truppen regelt sich nur in der Stoßbahn über Gumrak und Gorodischtsche einigermaßen befriedigend. Steht das alles hier drin? Ja. Gut. Sie schob die Meldungen in eine Innentasche. Dann streckte sie ihm die Hand zum Abschied hin. Dringende Fragen vom Direktor. Gut. Sie hielt in der Hand ein kleines, gefaltetes Papier versteckt. Christian Schneider nahm es, und nach einer scheinbar harmlosen, kurzen Begegnung gingen sie wieder ihre eigenen Wege. Abends, nach Einbruch der Dunkelheit, suchte Rachel Dübendorfer in der Genfer Rue de Lausanne 113 Rado auf. Hier, das Neueste von Lucy. Ah ja. Noch im Stehen begann er, in den mit kleiner Handschrift geschriebenen Notizen Lucys zu lesen. Seit dem 26. Oktober 1942 sind die deutsche Reichsführung und das deutsche Oberkommando der Wehrmacht in Kenntnis von Tatsachen, welche über die Gefahr eines unter Umständen sehr plötzlichen Ausfalls des italienischen Bundesgenossen keine Zweifel lassen. Berichte der deutschen Reichsvertretung in Rom haben stark eingeschlagen. Diese lassen die Frage offen, ob und inwieweit Mussolini noch bereit und imstande ist, sich gegen die politischen und militärischen Befürworter eines offenen italienischen Abfalls vom Deutschen Reich zu wenden. Rado nickte seiner Frau Helene zu, die nur kurz aufsah, und dann wortlos mit Tuschfeder und Schablone eine der Karten des nordafrikanischen Kriegsschauplatzes beschriftete. Rachel Dübendorfer setzte sich kurz zu ihrer Freundin Helene. Es hätte wohl kaum eine bessere Tarnung geben können als diesen Kartenschnelldienst. Geopress unterstand zwar der üblichen Zensur, doch Probleme gab es deswegen eigentlich keine. Musik. Genf, Anfang November 1942. Die Tage wurden deutlich kürzer. Doch es gab Stunden, tief in der Nacht, die brachten für Margarete Bolli, Deckname Rosa, neue, unbekannte, schwindelerregende Gefühle. Die Frequenzanzeige des Senders glimmte, das Gerät war perfekt als Plattenspieler getarnt. Sie hatte sogar versuchsweise auf dem Gerät eine Schallplatte laufen lassen, während Hans und sie sich liebten. Dennoch ließ sie nicht mehr zu, dass Hans Peters über Nacht bei ihr blieb. Wir können uns ja immer über den Mittag sehen. An den Abenden geht es nur noch zwei, höchstens dreimal in der Woche. Tut mir leid, Hans, aber ich muss endlich mit dem Sprachkurs vorwärts machen. Margarete Bolli ließ die Hand mit den Spitzen der Finger rhythmisch auf der Morsetaste federn. Ihre Anrufzeit war immer zwischen Mitternacht und 1 Uhr. Langweilig war lediglich, dass sie nur chiffrierte Zahlenkolonnen zu senden hatte, in endlosen Fünfergruppen, zwischen denen stets eine Pause lag, die um einen Hauch länger war als die zwischen zwei Zahlen. Ganz nach Gefühl. Das verleiht dir als geheime Funkerin die ganz persönliche, unverwechselbare Handschrift, die der Direktor in Moskau kennt. Das hatte ihr Jim, der Engländer, in Lausanne noch als Regel mitgegeben, bei der letzten Funklektion. Weißt du, du musst es sehen wie Klopfzeichen zwischen Gefängnismauern. Zwischen den Zellen des Riesenkerkers, in den Europa sich verwandelt hat, sind Morsezeichen noch die einzige grenzüberschreitend hörbare Stimme gegen die Knechtschaft. Margarete Bolli stellte ihren Sender ab und versteckte ihn mitsamt der Morsetaste im Gehäuse des Plattenspielers. Dann packte sie die Papiere mit den Zahlenreihen weg. Sie öffnete für einen Moment das Fenster und versuchte sich vorzustellen, wo das Land lag, in dem es, auch mit ihrer Hilfe, vielleicht endlich gelingen würde, die grausamen Eroberungstruppen Hitlers zurückzuwerfen. Sie war 22 und trotz der strengsten Sicherheitsbestimmungen kam ihr das Leben, das sie führte, wundersam vor. Länder auf Ätherwellen zu durchqueren, erschien ihr als letztes Abenteuer der Freiheit in einer unfrei gewordenen Welt. Rudolf Rössler las in seinem Luzerner Büro die Meldung, die Christian Schneider ihm aus Genf brachte. Dringend. Rückfrage des Direktors, 9. November 1942. Wo befinden sich die rückwärtigen Abwehrstellungen der Deutschen auf der Linie südwestlich Stalingrads und entlang des Dons? Schneider? Ja? Bin ich ein Verräter? Nein. Man kann nur verraten, woran man einmal geglaubt hat. Ich habe den Nationalsozialismus von Anbeginn an bekämpft. Ich glaube indessen an Deutschland. An jenes Deutschland, das von Hitler verraten worden ist. Ja. Der Direktor wünscht außerdem die genauen Positionen der rumänischen, italienischen und ungarischen Truppen an der Ostfront. Ebenfalls im Raum Stalingrad zwischen Wolga und Don. Ist das möglich? Ich denke schon. Rössler hätte Schneider gerne erklärt, was Feldpostbriefe mit dem möglichen Ausgang des Krieges zu tun hatten. Wie auf einer Abteilung im Oberkommando der Wehrmacht in Berlin der Griff in den täglich auf den neuesten Stand gebrachten Karteikasten mit den Feldpostnummern den genauen Aufenthaltsort und Einsatzraum der deutschen Wehrmacht offenlegte. Von der Division bis hinunter zur kleinsten Spezialformation. Aber weil Schneider dann trocken geantwortet hätte, das also ist die Quelle, durfte er Schneider nicht in dieses Geheimnis einweihen. Es muss um jeden Preis geschützt werden. Wer würde schon darauf kommen, dass Feldpostnummern von Wehrmacht und SS-Verbänden dazu beitragen, den Krieg schneller zu beenden? Nein, Schneider, ich bin weder ein Verräter noch ein Spion. Ich bin nur ein Meldekopf. Der Widerstand, der kämpft in Berlin. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und schrieb die Fragen auf. Schneider schaute dem vollbeladenen Güterzug nach, der Richtung Süden vorbeidonnerte. Kommen Sie, Schneider. Wir haben den gleichen Weg. Ich begleite Sie noch den Zug. Ja, gern. In der Bahnhofshalle verabschiedete er sich. Ich werfe den noch schnell ein. Gut, auf Wiedersehen. Wiedersehen. An einem Stehtisch im Bahnpostamt adressierte er den Brief und reihte sich vor dem Expressschalter ein. Die Person in Zürich würde den Brief am selben Abend erhalten. Bahnpostbriefe wurden in der Schweiz vom Empfänger direkt am Schalter abgeholt. Ist Post für mich da? Ja, Moment bitte. Et voilà, wie immer, aus Chiasso. Das Paar fiel unter den Passanten vor dem Genfer Reformationsdenkmal nicht weiter auf. Rachel Dübendorfer hatte um das Treffen gebeten. Sie hätte eine weitere dringende Aufforderung des Direktors aus Moskau erhalten. Wir wurden aufgefordert, sofort strengstens auf den Umgang unserer Leute zu achten. Besonders von denen an den Funkstationen. Mit wem haben Sie Kontakt? Alle Verbindungen mit politischen Kreisen sind zu kontrollieren. Wir sollen uns bitte bewusst sein, wie gefährlich solche Verbindungen für die Arbeit der ganzen Organisation sein könnten. Sie haben Angst vor Spitzeln. Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Hans-Bernd Gisevius, Vizekonsul im deutschen Generalkonsulat in Zürich, betrat die Halle des Hotels Schweizer Hof in Bern. Er hatte nach einigen schlaflosen Nächten endlich einen Entschluss gefasst. Maximilian von Engelbrechten, sein letzter Vertrauter im Büro F der deutschen Gesandtschaft, hatte ihn pflichtgemäß über die Meldung Operation Rote 3 in Lausanne und Genf informiert. Der Kreis der an diesen Funkmeldungen nach Moskau beteiligten Personen ist bis auf wenige Lücken bekannt. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die aufgefangenen Signale entzifferbar sind, und zwar auch diejenigen der letzten Monate, wenn nicht Jahre. Die aufgezeichneten Zahlenkolonnen sind alle archiviert. Sie werden genau zu der Stelle hinführen, wo in Berlin die Informationen durchsickern. Gisevius erkannte Oberstbrigadier Roger Masson, den Chef des schweizerischen Geheimdienstes, sofort wieder, obwohl er diesmal zivile Kleidung trug. Gisevius hatte ihn früher schon mal getroffen, damals allerdings im Auftrag von Admiral Canaris, dem Leiter des Amtes Auslandabwehr im Oberkommando der Wehrmacht. Aber diesmal war es sein eigener Entschluss. Ah, Monsieur Gisevius, Sie wollten mich sprechen? Ja. Ja, dann nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Und? Ich fühle mich gezwungen, Ihnen die genaue Aufstellung dreier russischer Geheimsender bekannt zu geben. Oh, ein Netzwerk. Russische Geheimsender in der Schweiz. Ich kenne alle Einzelheiten. Die Dechiffrierabteilung im OKW ist seit neuestem in der Lage, die Funksprüche zu lesen. Écoutez, Monsieur Gisevius, vor nicht allzu langer Zeit meldete Ihre Gesandtschaft schon einmal einen roten Sender, der sich da angeblich auf dem Hausberg von Locarno befinden sollte. Wir haben dann eine Radiokompanie hingeschickt, die hat den ganzen steilen Wald abgesucht und dies mehr als einmal, ohne Ergebnis, sans Resultat, d'accord? Also, was wollen Sie? Vielleicht wollen Sie ja noch wieder ein Spielchen mit mir treiben, hm? Meine Informationen sind aus direkter Quelle. Hier sind die Angaben über die Sender. Sie können sie mühelos selbst überprüfen. Frequenzen, Sendezeiten. Mhm. Oh, in Lausanne und in Genève, sagen Sie? Ja, genau. Drei Sender? Die roten drei. Und was haben Sie davon, mir das alles zu erzählen? Hm? Ja, nehmen wir mal an, ich gebe diese Nachricht an eine Radiokompanie weiter, die schaltet die Spionageabwehr ein, diese wiederum natürlich die Bundesanwaltschaft. Was wollen Sie, was ich denen erzähle? Hä? Sie, Gisevius, Sie behaupten doch, Sie sind gegen Hitler. Also, das sind die Russen auch. Warum wollen Sie also, dass wir diese Spione der Russen verhaften? Die ganze Schweiz ist voller Spione, Sie sind ja auch einer. Warum soll die Bundesanwaltschaft nicht zuallererst mal Sie verhaften, hä? Was haben Ihnen diese Russen getan? Es sind keine Russen. Sie arbeiten nur für Moskau. Ich sagte Ihnen doch, dieses russische Widerstandsnetz wurde restlos enttarnt. Es ist nicht nur nutzlos geworden, es ist... Gefährlich, ich weiß. Ach so, ich verstehe. Ah ja, und nun befürchten Sie, Gisevius, die Spuren könnten bis nach Berlin zurückverfolgt werden, bis hin zu den Leuten, die Sie vermutlich kennen. Ja, vielleicht sogar bis zu... Naja, ich schätze, das geht mich nicht sanftsam. Regardbar, d'accord? Herr Vizekonsul, also ich kann Ihnen rein gar nichts versprechen. Herr Oberstbrigadier. Unser Geheimdienst ist nicht dazu da, wie sagt man in Deutschland, für andere zu holen aus dem Feuer, da die Kastanien, d'accord? Wenn Sie nicht handeln, machen Sie Ihr Land zu einem Spielball von Kräften, die für die Schweiz keinerlei Schonung kennen. Der Oberstbrigadier warf ihm einen langen Blick zu. Was wäre, wenn morgen schon in der Reichshauptstadt behauptet würde, die Schweiz habe wissentlich den roten Drei-Senderecht eingeräumt? Gisevius, eben haben Sie angedeutet, die Sache sei in Berlin hochgeheim. Ja, aber nur solange es gewissen Leuten so gefällt. Danach... Aber sind die Propagandisten des Auswärtigen Amts an der Reihe? Wie auch immer. Herr Oberstbrigadier. Mhm. Apropos, ich kann Ihnen nur raten, nicht auf den Chef des SS-Geheimdienstes des SD-Ausland Walter Schellenberg zu setzen. Was heißt denn das schon wieder? Ist er etwa hinter Ihnen her? In der Nacht vom 13. zum 14. Oktober 1943 führte die Schweizerische Bundespolizei in Verbindung mit der Kantonspolizei Genf den großen, geräuschvollen Schlag gegen die drei geheimen roten Spionagesender durch. Ungefähr 70 Polizisten mit Hunden und Scheinwerfern waren auf 5 Wagen und einem Bus verteilt. Um 1.30 Uhr wurde die Villa an der Genfer Route de Florizon gestürmt und Edmond und Olga Amel, die sich im Senderaum des zweiten Stocks eingeschlossen hatten, verhaftet. Die Bundespolizeiinspektoren Knecht und Pasch stellten in Anwesenheit des Kryptologen Marc Payot einen noch wärmeabstrahlenden, ausgesteckten Sender des Typs Hardley sicher, sowie einen Meissner-Empfänger, einen Sinodograph-Lautsprecher, Kopfhörer und so weiter. Alles hochklassige Ware. Des Weiteren stießen die Beamten auf ein elektrisch verschließbares Wandversteck hinter dem Esszimmerbuffet im Erdgeschoss, das offen stand und dessen Mechanismus vom zweiten Stock aus betätigt wurde. Daran befand sich eine große Zahl von Berichten im Klartext, die, wie sich sofort ersehen ließ, unter anderem von Deutschen in die Schweiz geflüchteten Deserteuren stammten. Hey Pasch, schau mal! Wie kommen die hierher? Deserteure werden noch vom militärischen Nachrichtendienst verhört. Da gibt es bei uns offensichtlich eine undichte Stelle. Interessant. Eine erste Spur. In derselben Nacht Gegen 4 Uhr morgens öffnete ein Spezialist die Tür der Wohnung von Margarete Bolli. Aber sie war nicht zu Hause. Kurze Zeit später wurde sie dann doch noch gestellt. In der Wohnung ihres Geliebten Hans Peters. Beide schliefen aneinander geschmiegt wie große Kinder, als das Licht anging und die übernächtigten Beamten vor sie traten. Polizei, Sie sind verhaftet. In der Wohnung von Margarete Bolli fanden der Entzifferungsfachmann Marc Payot und die Beamten in einer Schublade mit doppeltem Boden das Verzeichnis der zuletzt vor 8 Tagen in der Nacht vom 5. zum 6. Oktober 1943 verschickten Telegramme. Margarete Bollis Sender wurde andern Tags im Geschäft von Edmond Damel gefunden. Amel hatte ihn bei ihr abgeholt, weil sie den Eindruck nicht losgeworden war, sie werde überwacht. Einmal, als sie in der Nacht funkte, war plötzlich der Strom ausgefallen. Andern Tags hatte ein angeblicher Angestellter des Elektrizitätswerks vor der Tür gestanden. Ihr war daraufhin von Rado eingeschärft worden, Genf unverzüglich zu verlassen. Doch sie hielt sich einmal mehr nicht an seine Anweisungen. Untertauchen ja, aber das war wieder etwas, das ihr Leben und damit nur sie selbst betraf. Hans, Liebster, ich habe da ein kleines Problem. Kann ich ein paar Tage bei dir wohnen? Sie war sich jetzt ganz sicher. Mit Hans Peters hatte sie den Mann gefunden, mit dem sie ihr weiteres Leben verbringen würde. Bis zu dem Moment und noch ein paar ungläubige Augenblicke länger, als er im Verhör seine Maske fallen ließ. Hans Peters, Friseur, Emigrant und vom deutschen Geheimdienst auf sie angesetzt. Er hatte den Funkschlüssel bei ihr liegen sehen. Es begann im September, diesen Liebesroman von Grete Obernitzky. Und erst das hatte geholfen, den Code der Moskauer Gruppe zu knacken. Rachel Dübendorfer hatte durch Rado von der Verhaftungsaktion gehört und über Christian Schneider Rössler in Luzern alarmiert. Lucy lässt mir durch Schneider ausrichten. Er werde dessen ungeachtet weiter Informationen liefern. Und was meinst du? Wir sollten mit den Engländern Kontakt aufnehmen. Tja, ich weiß nicht. Ja, im Schutze einer britischen diplomatischen Vertretung könnten wir den Sendebetrieb weiterführen. Rado sah sie lange an. Frag du doch mal in Moskau nach, ob sie es billigen. Rado blickte beunruhigt durch das Fenster seines Büros und suchte den Park über die Straße, in dem sie sich getroffen hatten, nach auffälligen Gestalten ab. Er kannte das Misstrauen des Direktors. Aber es sind doch Alliierte. Dann wandte er sich Rachel Dübendorfer zu. Also gut. Die Antwort des Direktors kam am 2. November 1943. Andorra 1. Ihr Vorschlag, sich bei Engländern zu verstecken und von dort aus zu arbeiten, ist absolut unannehmbar. Sie und Ihre Organisation würden in diesem Falle ihre Selbstständigkeit verlieren. Dennoch hatte Rachel Dübendorfer über den ihr insgeheim seit langem bekannten britischen Geheimdienstmann in Genf, Andrew King, bei Militärattaché Cartwright in Bern eine entsprechende Anfrage gemacht. Ich weiß, Rado, das war voreilig. Aber die Arbeit muss doch weitergehen. Über kurz oder lang finden die doch auch noch den Sender in Lausanne. Tut mir leid, Rachel. Aber Moskau schließt jeden weiteren Schritt in diese Richtung unmissverständlich aus. Christian Schneider hatte den Auftrag, Rudolf Rössler in Luzern über den Stand der Dinge zu informieren. Es tut mir leid. Moskau bezieht von den Alliierten Waffen und Kriegsmaterial und weiß ganz genau, dass es von diesen Lieferungen abhängig ist. Das trägt alles zu Moskaus Misstrauen gegenüber London bei. Sie haben eine panische Angst. Noch immer das Trauma, wegen der britischen Intervention im russischen Bürgerkrieg auf Seiten der Weißen gegen die Roten. Ja, es ist... Ich befürchte, Moskau denkt bereits, wir seien hier schon längst britisch unterwandert. Aber wir müssen weitermachen. Wer sonst verfügt denn schon über Verbindungen direkt nach Berlin? Wir haben doch jede nur denkbare Sicherheitsvorkehrung getroffen. Ein langer Güterzug donnerte unter dem Fenster von Rösslers Büro durch und brachte das Gebäude zum Erzittern. Diesmal kam er von Süden her, via Gotthard Richtung Norden. Auf den niederen offenen Ladewagen wurden zerlegte Hochspannungsmasten, Transformatoren und andere Teile von Elektrizitätswerken, die die Deutschen in Italien abmontiert hatten, durch die Schweiz nach Deutschland transportiert. Wenn ich nur wüsste, wie sie auf die Spur der Sender gekommen sind. Schneider, wo bloß haben wir einen Fehler gemacht? Am 19. Mai 1944 wurde Rudolf Rössler in Luzern verhaftet und ins örtliche Gefängnis eingeliefert. Wenigstens konnte er rechtzeitig alles belastende Material verbrennen. Am Rande eines Feldes, zwischen der Landschaustraße und dem Kapuzinerkloster Wesemlin. Er merkte, dass er dabei beobachtet wurde. Beschattet wurde er schon seit Tagen. Rachel Dübendorfer und Böttcher befanden sich bereits seit dem April in Haft. Es war also zu erwarten gewesen, dass sie früher oder später auch ihm auf die Spur kämen. Als er die Papiere in Brand setzte, sah er, wie sein Überwacher sich eilig Richtung Stadt davonmachte. Wahrscheinlich, um in der nächsten Telefonzelle seine Vorgesetzten zu informieren. Xaver Schnierper hatte erfolglos versucht, Rössler im Gefängnis zu besuchen. Vielleicht würde seine Frau Annemarie in ein paar Tagen mehr Glück haben. Schnierper war nämlich zu Hausermann ins Luzerner Hotel Schweizerhof zitiert worden und hatte dort, quasi stellvertretend für seinen Freund, den kalten Zorn Hausermanns abbekommen. Er hatte es mehr oder weniger gelassen über sich ergehen lassen. Hausermann fühlte sich wegen Rösslers Arbeit für die Russen aufs Schmählichste hintergangen. Aber Rösslers Verhaftung bedeutete sowieso ein Ende. Schnierper hoffte nur, seine zivile Arbeit in der Luzerner Bibliothek behalten zu können. Und wenn nicht, ist das auch egal. Dann schreibe ich halt für die Zeitung. Muss kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Mir nie mehr sowas bieten lassen. Von niemandem. Nach dem Kriegsende wird eine neue Zeit kommen. Eine bessere. Schnierper, hören Sie mir überhaupt zu? Da kann sich der Hausermann noch so aufblähen. Wäre ich Mathematiker, würde ich das, was ich Ihnen erfolglos klar machen will, das Zirkulartheorem nennen. Ursache für die Hauptirrtümer jedes Geheimdienstes ist, wenn dieselbe Information Kreise zieht und durch Gerüchte bis zur Unkenntlichkeit verändert, als vermeintlich neue Information wiederkehrt. Und womöglich völlig undurchdachte Entscheidungen auslöst. Und das geschieht unweigerlich, wenn nicht absolut klar ist, woher eine Meldung kommt und wie zuverlässig die Quelle ist, mein lieber Schnirper. Verstehen Sie mich endlich? Eine Nachrichtenlinie muss präzis angebunden sein. Das ist das A und O jeder Geheimdienstarbeit. Rudolf Rössler, Sohn des Georg und der Sophie Klemann, geboren am 22.11.1897 in Kaufbeuren, Deutschland, staatenlos, früher deutscher Reichsangehöriger, verheiratet mit Olga Hoffmann, Verlagsdirektor in Luzern, Landschaustraße 20, in Untersuchungshaft gewesen, vom 19. Mai bis 6. September 1944, wird angeklagt. Des Nachrichtendienstes gegen fremde Staaten. Vom 19. Mai bis 9. September Untersuchungshaft. 111 Tage. Völlig unangemessen, wie der Privatverteidiger von Rudolf Rössler, Fürsprecher Dr. Gerhard Schürch, Hauptmann im Generalstab, feststellte. Am 5. Juni 1944 schrieb Olga Rössler der Schweizerischen Bundesanwaltschaft: Da ich weiß, dass mein Mann sehr viel für die Schweiz getan hat, bin ich sehr erstaunt und betroffen, dass er nun schon seit dem 19. Mai in Untersuchungshaft ist. Ich wendete mich mehrmals an die politische Abteilung der Kriminalpolizei, ob ich meinen Mann besuchen könne und ob er nicht wenigstens eine Tageszeitung zur Lektüre erhalten könne. Beides wurde von dieser Amtsstelle verneint. Hochachtungsvoll. Zum Mordanschlag auf den Führer. Zum zweiten Mal in diesem vom Judentum entfesselten Kriege wurde ein ruchloser Mordanschlag auf unseren Führer verübt. Und wiederum, wie damals, am 9. November 1939, hat die Vorsehung den Mann beschirmt, der das Schicksal des deutschen Volkes in seinen Händen trägt. Der Führer blieb unverletzt. Die in Bern stationierte britische Agentin Elizabeth Whiskman, seit Anfang 1940 für die Political Warfare Executive in der Bundeshauptstadt tätig, war auf dem Weg zu Alan W. Dulles. Zu ihrer Überraschung berichtete ihr Dulles ausführlich von der Flucht des deutschen Abwehragenten Hans-Bernd Gisevius aus Berlin. Als einer der wenigen, die am gescheiterten Attentat vom 20. Juli beteiligt gewesen waren, hatte er in der Reichshauptstadt rechtzeitig abtauchen können. How did you get him out? Wie haben Sie ihn überhaupt herausgebracht? Dulles lächelte. To create false Gestapo papers was one thing. Falsche Gestapo-Papiere herzustellen war das eine. Weit dramatischer war, ihm die Papiere mit seinem Passbild zu überbringen. Wir konnten auf Mitarbeiter in der hiesigen deutschen Botschaft zählen. Dieselben Leute fütterten die Geheimdienste auch mit falschen Informationen über ihn. Er sei gleich nach dem 20. Juli in die Schweiz geflohen. Ich darf Ihnen die Namen nicht nennen. Was für ein Kerl, dieser Gisevius. Möchten Sie ihn sehen? Wenn ich ehrlich bin, nein. Dann müssen Sie jetzt aufbrechen. Ich erwarte ihn in einer Viertelstunde. Verzeihen Sie, aber ich vermute, dass auch er keinen besonderen Wert darauf legt, mich zu sprechen. Gisevius ließ mir 1940 eine Nachricht zukommen, dass er mich gerne treffen möchte. Unter den vielen, die sich an mich wandten, gehörte er zur Kategorie derer, denen ich misstraute und die zu treffen ich ablehnte. Vielleicht zu Unrecht. Maybe this was wrong. But in the end, aber Sie haben sich doch dann gesehen. Yes. Ja, wir hatten vor Jahren einmal ein nicht unheftiges Zusammentreffen. Zumindest blieb es mir so in Erinnerung. Als Elizabeth Whiskman auf die Gasse trat und schnellen Schritts gegen den Casinoplatz zuhielt, blieb ihr Blick im Garten der Stadtbibliothek hängen. Hinter hohen Metallstäben versteckt, ragten dürre Äste von Ziersträuchern aus dem Schnee. No one would assume life in them, but yet in a few months they will bloom. Frau Whiskman? Ein Mann im Seiteneingang des Casinos hob seine Hand zur Krempe, lüftete den Hut. Verzeihen Sie, ich denke, Sie erinnern sich nicht mehr. Oh, doch, Ein gemeinsamer Bekannter hielt mich über Sie auf dem Laufenden. Sie wollte ihm ausweichen, aber er trat einen Schritt auf sie zu. Ich habe mir oft gewünscht, einige Dinge richtigstellen zu können. Wozu? Was gibt es über diesen Krieg noch zu sagen? Es tut mir leid. Viele sahen die Notwendigkeit des Handelns ein. Wenn die Militäropposition trotzdem nicht wirklich etwas bewirkt hat, etwas nach außen Sichtbares, meine ich, dann... Sie wusste genau, was er sagen wollte. Sie mochte es nur nicht hören. I'm sorry. Aber ich werde den Verdacht nicht los. Ohne den Druck der alliierten Armeen wäre es sehr wahrscheinlich nicht mal zu dem Wenigen gekommen, was die Opposition tatsächlich unternommen zu haben scheint. Wussten Sie, dass 13 Anschläge auf Hitler schiefgingen? Oh, dann gibt es vielleicht doch noch das eine oder andere nachzutragen. Ich hörte, Sie schreiben an einem Buch. Das werde ich ja dann lesen können. Ich weiß, dass Sie zumindest einen der Beteiligten gut gekannt haben. Adam von Trott. Ja, ich habe ihn getroffen. Ich glaube schon, dass es diese Opposition gegeben hat. Was sie sich allerdings bis zuletzt von den Westkontakten erhoffte, hinterließ bei mir stets einen bitteren Nachgeschmack. Tätig zu werden, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, zeugt nicht eben von großer Weitsicht. Entschuldigen Sie. Doch, es ist zum jetzigen Zeitpunkt müßig, sich die Was-wäre-gewesen-wenn-Frage zu stellen. Machen Sie es gut, Herr Gesevius. Sie wandte sich zum Gehen. Es schien, als hätte er ihr die Hand hinstrecken wollen, aber wie aus Angst, sie würde sie ihm nicht schütteln wollen, zog er sie auf halbem Weg wieder zurück. Sie spürte es und drehte sich nochmals um. Haben Sie schon einen Titel für Ihr Buch? Bis zum bitteren Ende. Seltsam. Wieso meinen Sie? Das heißt ja so viel wie zu spät. Ich fragte mich gerade, wenn es denn für Sie rechtzeitig gewesen wäre, dieses Regime von innen heraus zu beenden. 1938, 1936, 1934, 1933? Es hätte überhaupt nie so weit kommen dürfen. Für diese Einsicht ist es jetzt leider zu spät. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Schreiben Sie Ihr Buch. Für eine andere Zukunft. Ich werde es bestimmt lesen. Oberstes Hauptquartier der alliierten Expeditionsstreitkräfte. Alle deutschen Land-, See- und Luftstreitkräfte über Europa haben sich den alliierten Expeditionsstreitkräften und gleichzeitig dem russischen Oberkommando um 1.41 Uhr mitteleuropäischer Zeit des 7. Mai bedingungslos ergeben. Die Kapitulationsbestimmungen treten am 8. Mai um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Kraft. Rössler hatte vom missglückten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 und der Hinrichtung der Verschwörer in der Untersuchungshaft erfahren. Und wenn auch Nazi-Deutschland endlich zusammengebrochen war, für ihn war die Sache noch nicht ausgestanden. Nach verschiedenen Verzögerungen des Verfahrens erfolgte schließlich im Juni 1945 die Überweisung der Angelegenheit an das Divisionsgericht 2b. In der Hauptverhandlung vom 7. August 1945 stellte das Divisionsgericht fest, dass die in Artikel 302 Strafgesetzbuch vorgesehene bundesrätliche Ermächtigung zur Verfolgung des eingeklagten Deliktes fehlt und lehnt es deshalb ab, auf die Klage einzutreten. Fürsprecher Dr. Gerhard Schürch stellte Antrag, das Verfahren einzustellen. Aus der Begründungsschrift: Wie soll der Schweizerische Nachrichtendienst sich in Zukunft noch zuverlässige und seriöse Agenten verschaffen, wenn er sie für eine von ihm gebilligte Tätigkeit von schweizerischen Gerichten verurteilen lassen muss? Dr. Schürch wies weiter darauf hin, dass die bundesrätliche Ermächtigung als Voraussetzung jeder nachrichtendienstlichen Strafverfolgung gerade deshalb geschaffen wurde, damit Erwägungen allgemeiner und politischer Natur berücksichtigt werden können. Deshalb drängt sich die Verweigerung der Ermächtigung im vorliegenden Fall geradezu auf, sofern nicht schon das Armeeauditorat die Einstellung des Verfahrens beschließt. Die Beschwerde von Dr. Schirch wurde abgewiesen. Und so kam es am 22. und 23. Oktober 1945 in Bern zur Gerichtsverhandlung vor dem Divisionsgericht 2b. Rachel Dübendorfer und Paul Böttcher, die sich in der Zwischenzeit aus der Schweiz abgesetzt hatten, wurden in Abwesenheit zu je 2 Jahren Gefängnis und 10.000 Franken Buße verurteilt. Zudem wurde ihnen die bürgerliche Ehrenfähigkeit auf die Dauer von 5 Jahren eingestellt. Dr. Christian Schneider wurde ebenfalls des fortgesetzten Nachrichtendienstes gegen fremde Staaten für schuldig erklärt und zu 30 Tagen Haft, getilgt durch die Untersuchungshaft, verurteilt. Und Rudolf Rössler? Rössler Rudolf wird schuldig erklärt des fortgesetzten Nachrichtendienstes gegen fremde Staaten, jedoch gestützt auf Artikel 20 des Strafgesetzbuches straflos erklärt. Der auf Rössler entfallene Anteil der Verfahrenskosten, 1/8, wird auf die Gerichtskasse genommen. Man ist versucht festzustellen, ein typischer, gut eidgenössischer Kompromiss. Ein regnerischer Novembertag des Jahres 1945. Hans-Bernd Gisevius ging durch den Park am Zürichsee, wo er 6 Jahre zuvor im Getümmel der Landesausstellung Rudolf Rössler getroffen hatte. Sie wollten sich am selben Ort wiedersehen. Aber Gisevius wusste noch immer nicht, wie er Rössler die Sache mit dem Ende der 3 roten Sender erklären sollte. Es würde sich bestimmt merkwürdig anhören, wenn er Rössler nun sagen müsste: Es tut mir leid, aber der Mann, der Sie vor 2 Jahren verraten hat, war ich. Gewiss, er selbst hätte Rössler damals warnen können. Aber das Risiko, dabei neue Spuren zu hinterlassen oder gar beobachtet zu werden, wäre zu groß gewesen. Die Gruppe in Genf war hoffnungslos unterwandert. Und für Schellenberg, den Chef des SS-Geheimdienstes, zum offenen Buch geworden. Der Park war menschenleer. Nur hier und da war ein streunender Hund zu sehen. Hinter der Häuserzeile am Quai drang durch die grauen Wolkenfetzen ein letzter Schimmer der untergehenden Abendsonne. Gisevius blieb am Seeufer stehen, beobachtete, wie nach und nach die Lichter der Stadt angingen, als ein Mann in Hut und Mantel über eine kleine Brücke ging. Gisevius folgte dem Mann zu dem mit Stroh überdachten Restaurant, das als eines der wenigen Gebäude die Landesausstellung von 1939 überdauert hatte. Die Fischstube. Aber die Sommersaison war längst zu Ende, der Betrieb eingestellt und der Eingang verriegelt. Er war es tatsächlich. Rudolf Rössler. Er trocknete gerade mit einem weißen Taschentuch die Krempe seines Hutes. Eine Parklaterne beleuchtete schwach sein Gesicht. Er schien zu lächeln. Das Licht vom nahen Dampfschiffsteg warf lange rote Schatten über die sanften Wellen. Sie sind also gekommen. Sie wollten die Geschichte zu einem Ende bringen. Richtig. Sie fragten sich sicher, warum die Bundespolizei überhaupt auf Radus Gruppe aufmerksam wurde und so schnell zur Verhaftung schritt. Das macht ja alles keinen Sinn, ja. Von alleine wäre die Schweizer Polizei nicht drauf gekommen. Es war sicher der Sicherheitsdienst Ausland, der... Nein. Der SD und Schellenberg waren es nicht. Die hundertprozentigen Nazis in der Abwehr auch nicht. Deren erstrangiges Interesse war es ja, die undichte Stelle in Berlin zu finden. Lassen Sie es mich anders formulieren. Was für ein Motiv hätte es geben können, Ihre Gruppe an die Bundesanwaltschaft zu verraten? Meinen Sie, es galt mir? Ich denke nicht. Ich blieb ja noch bis Mitte März 1944 auf freiem Fuß. Danach habe ich 4 Monate im Gefängnis verbracht. Das tut mir leid. Es war für alle eine Katastrophe. Auch für Xaver Schnirper. Hausermann ließ nicht nur mich, sondern auch ihn fallen. Schnirper bekam die Folgen zu spüren. Er und seine Frau Annemarie hatten ein Kindermädchen mit prekärem Aufenthaltsstatus. Jüdisch. Als der Krieg zu Ende war, hieß es plötzlich, sie bekäme kein Bleiberecht. Xaver Schnirper versuchte, seinen ganzen verbliebenen Einfluss geltend zu machen. Vergeblich. Man wollte es ihn spüren lassen. Aber es traf nicht ihn. Die kaum erwachsene junge Frau brachte sich um. Schrecklich. Aber Gisevius wusste, Worte wogen immer zu leicht. Wenn es darauf ankam, klangen sie ganz fürchterlich falsch. Nun, es fällt mir schwer. Reden Sie nicht drum herum. Der SD und die Abwehr hatten die Codes gebrochen und lasen bereits jede Meldung aus Genf und Lausanne mit. Schellenberg hatte sich auf das Spiel verlegt, in einem klar begrenzbaren verdächtigen Personenkreis hochvertrauliche Meldungen zu streuen, mit minimalen Desinformationen, also Meldungen, die durch nicht erkennbare kleinste Zeichen markiert waren, und wartete darauf, ob er sie in den abgehörten Funksprüchen wiederfände. Dann wäre die Falle zugeschnappt und das Leck in Berlin sichtbar geworden. Die Sache war für uns verloren. Wenn ich Sie gewarnt und der Sender einfach aufgehört hätte zu funktionieren, wäre Schellenberg klar gewesen, dass nur einer aus dem engsten Kreis für die Warnung in Frage kam. Zu diesen gehörte von Engelbrechten und durch ihn ich. Herr Wasser, ich war es, der den militärischen Geheimdienst der Schweiz alarmierte. Rudolf Rössler holte einen Apfel, den seine Frau ihm mitgegeben hatte, aus der Manteltasche, spielte nervös mit ihm und biss schließlich hinein. So. Sie waren das also. Und Sie haben wirklich geglaubt, dass ich davon nicht betroffen würde? Im Krieg ist nichts so, wie es den Anschein hat. Der Verlust der Glaubwürdigkeit ist der Preis, der für jeden Fehler zu bezahlen ist. Sie sind enttäuscht von mir. Nein. Ich erinnere mich an die Vorbehalte, die Sie mir gegenüber hatten. Sie müssen jetzt denken, dass die berechtigt waren. Sagen Sie jetzt bitte nicht, es tut mir leid. Ich habe Sie ja durch und durch gekannt. Damals schon. Ich bin nur überrascht. Überrascht? Nein, eigentlich nicht einmal überrascht. Xaver Schnirper liebt Geschichten von Wölfen. Die erzählt er mir dann und wann. Es gibt wilde Tiere, die, wenn eine ihrer Pfoten in eine eiserne Falle gerät, diese mit den eigenen Zähnen abtrennen. Den ungeheuren Schmerz nehmen sie in Kauf für die Freiheit. Wir beide, Sie und ich, waren durch die geheimen Informationen irgendwie miteinander verwachsen. Sie mussten sich von mir abschneiden. Lieber eine Pfote verlieren als den eigenen Kopf. Das ist doch nachvollziehbar. Ich hätte Sie vielleicht auch warnen sollen. Zum Verbrennen der Unterlagen reichte es mir auch so. Eine Warnung wäre viel zu gefährlich gewesen. Nein, Sie mussten das wohl tun, Gisevius. So wie es aussieht. Ich muss schon sagen, keine leichte Entscheidung. Menschen, die mir vertraut haben, sind gestorben, während ich überlebt habe. Ich lebe in der Schuld dieser Menschen und ich kann das eigentlich nicht. Zum menschlichen Privileg gehört die Freiheit, sich korrigieren zu dürfen. Ihre Tätigkeit im Widerstand ist wenigstens der Beweis, dass Sie Irrtümer einzusehen vermochten. Aber ehrlich, Gisevius, gab es da nicht noch einen anderen Grund für Sie, mich auszuliefern? Missbilligten Sie am Ende, dass ich für die Russen arbeitete? Sie schweigen, Giselius. Wir, Sie und ich, gingen vor diesem Krieg getrennte Wege und wir tun das auch jetzt wieder. Wir werden verzweifelt viel tun müssen, damit es beim Frieden bleibt. Ein anderes Spiel beginnt. Die Karten werden neu gemischt. Die Entwicklung der Lage lässt sich nicht voraussehen. Ich weiß nicht, wer nach diesem Krieg die neuen Geheimdienstanleitungen schreiben wird. Aber die Leute zogen noch aus jedem Krieg die falschen Schlüsse. Und so wie es aussieht, werden sie das auch diesmal tun. Neue Kriege, neue falsche Lehrbücher. Es ging auch anders. Aber die Menschen müssten es wollen. Machen Sie es gut, Giselius. Sie auch. Sie gaben sich die Hand. Sie tragen es mir also nicht nach. Ich bin froh, dass Sie es mir gesagt haben. Offen die Wahrheit zu hören, hilft immer. Eine verstandene, schmerzliche Geschichte ist weniger quälend als eine unverstandene. Ich fühle mich sogar irgendwie getröstet. Ach, Sie dachten, die Verhaftung sei Ihr Fehler gewesen. Ich danke Ihnen für alles. Ob unsere geheimen Meldungen wirklich Wesentliches bewirkten, wird uns nie jemand sagen können. Ich fürchte, kein großer Erfolg. Leider. Jedenfalls ein nie messbarer. Trotzdem wird es nicht an Leuten fehlen, die uns verteufeln werden. Da ist es vielleicht besser zu schweigen. Bei allem, was Menschen tun, es bleibt immer ein Rest. Ein Rest? An Unerfülltem. An Unerfüllbarem. Rössler lächelte und meinte dann, schon im Weggehen, so zu scheitern hätte vermeidbar sein müssen. Giselius blieb stehen und sah Rössler nach, bis sich seine Gestalt im Dunkel zwischen zwei Lichtern verlor. Apropos, am 9. März 1953 verhaftete die Bundespolizei in Luzern Xaver Schnirper und Rudolf Rössler. Die Bundesanwaltschaft teilte erst 15 Tage später, am 23. März, in einem Pressekommuniqué mit: Es liegen Anhaltspunkte vor, betreffend eines allfälligen militärischen Nachrichtendienstes zum Nachteil der Schweiz. Xaver Schnirper blieb 242 Tage in Untersuchungshaft. Sämtliche Haftentlassungsgesuche wurden abgelehnt. Eine ähnliche Behandlung erhielt auch Rudolf Rössler. Rudolf, mein Lieber, wie geht es? Tagsüber kann ich arbeiten, aber nachts... Ist es nicht besser geworden? Nein, im Gegenteil. Hier. Ich habe dir ein paar Äpfel mitgebracht. Aber... Sie haben den Sack kontrolliert. Danke. Die haben mir gefehlt, ja. An was arbeitest du gerade? An einer Verteidigungsschrift. Solltest du dies nicht Dr. Schöch überlassen? Er weiß doch als Anwalt am besten... Olga, in dem Punkt muss ich persönlich Stellung nehmen. Aber... Ich werde ihm den Schriftsatz zur Einsicht geben, bevor er ans Bundesgericht geht. Hm? Dann muss es sich um etwas Besonderes handeln. Ja. Das dich ebenso betrifft wie mich. Hm? Ich will hier die im März entfesselte und in der folgenden Zeit fortgesetzte Pressekampagne nicht im Einzelnen behandeln. Ich möchte jedoch die Tatsache festhalten, dass diese auf einer Unsumme frei erfundener Behauptungen, Verleumdungen und maßloser Beschimpfungen aufgebaut ist. Der Öffentlichkeit wurde ich unter anderem als roter Spion und als Mitglied einer raffiniert aufgezogenen Spionageorganisation im Rücken unserer Armee vorgestellt. Den Lesern der Schweizerischen Illustrierten Zeitung wurde mitgeteilt, dass ich bewiesenermaßen Konstruktionsdaten der neuen Oerlikoner Flakkanone nach Moskau gefunkt hätte. Andere Zeitungen übernahmen diese Behauptungen unbesehen. Und im Schweizerischen Beobachter wurde ich unter der Überschrift also doch als ein Mensch bezeichnet, der gegen unser Land und unsere Freiheit gearbeitet, seine Mitarbeiter und seine Freunde verraten habe. Vergleichbar mit der Romanfigur jenes Arztes, der untertags Patienten betreut, nachts aber furchtbare Verbrechen begeht. Tja, dem so hilflos ausgeliefert zu sein, macht einfach krank. Wenn wir dies alles nicht schon einmal erlebt hätten. Ach ja, und das ist mir auch noch wichtig. Ungeachtet ihrer dunklen Quellen, da verweise ich noch genauer auf die sogenannten Tatsachenberichte ehemaliger Nazis, die sich jetzt ihre eigene Welt zusammenlügen. Also, ungeachtet ihrer dunklen Quellen hat die Pressekampagne ihre volle Wirkung erzielt und mich sozusagen unmöglich gemacht. Die Wohnung in Luzern wurde mir unter Hinweis auf das, was in den Zeitungen steht, gekündigt. Die Ausbürgerung, die ich und meine Frau 1937 wegen meiner Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus erfahren mussten, wurde jetzt wieder erneuert, indem mir und meiner Frau die Verlängerung der 1952 ausgestellten Pässe mit Berufung auf die Ausbürgerung 1937 verweigert wurde. Und du meinst, das bewirkt was? Wenn ich ehrlich bin, Olga, nein. Aber ich muss einfach etwas tun. Sonst verliere ich da drin noch den Verstand. Am Montag, den 2. November, begann im Rathaus in Luzern der Prozess. Rechtsanwalt Henny von der Bundesanwaltschaft führte die Anklage. Rudolf Rössler wird angeklagt des Nachrichtendienstes gegen fremde Staaten, Artikel 301 StGB. Begangen dadurch, dass er in der Zeit von 1947 bis 1953 vorsätzlich im Gebiete der Schweiz für einen fremden Staat, nämlich die Tschechoslowakei, zum Nachteil anderer fremder Staaten, nämlich der Bundesrepublik Deutschland, der USA, England, Frankreichs und Dänemarks, einen militärischen Nachrichtendienst einrichtete und einen solchen betrieb. Rössler hatte in der Tat zwischen 1947 und 1953 dem tschechischen Geheimdienst Berichte über die aktuelle Lage in Westdeutschland geliefert. Aber... Meine Herren Richter, diese haben aber nichts mit Geheimnissen oder politischer Giftmischerei zu tun. Zweck des von mir gelieferten Materials war eine objektive, wahrheitsgemäße Darstellung von Verhältnissen, die durch den sogenannten Kalten Krieg einen gefährlichen Charakter angenommen haben und von deren weiteren Entwicklung der Frieden abhängt. Für rechtswidrig, also gegen das verstoßend, was Recht ist, habe ich mein Tun zu keiner Zeit gehalten. Die Sache der Wahrheit und die Sache des Friedens sind nun einmal nicht voneinander zu trennen. Was ist militärischer Nachrichtendienst? Das war für die Neue Zürcher Zeitung die Kernfrage des Prozesses. Sind Rösslers Berichte als geheime Nachrichten zu verstehen? Oder, wie die Berner Tagwacht feststellte, ein bloßer Nachrichtendienst, wie er von den großen Agenturen fortwährend praktiziert wird, ohne dass dabei jemand etwas Unrechtes findet. Der Prozess dauerte 3 Tage. Der Schuldspruch, 1 Jahr Gefängnis, abzüglich 242 Tage Untersuchungshaft, Schnierper kam mit 9 Monaten davon, traf Rössler schwer. Er war fast verzehrt, manchmal wie aufgefressen vor innerem Feuer. Einmal sagt er zu mir, Annemarie, ich werde im Leben nie mehr froh sein können. Rudolf Rössler starb am 11. Dezember 1958 an Lungenkrebs. In Kriens, bei Luzern. Zurückgezogen, verbittert. Zum Begräbnis, für das die Gemeinde aufkommen musste, waren nur ein paar Freunde erschienen. Freunde, die ihn und seine Frau Olga in den letzten Jahren nach besten Kräften unterstützt hatten. Rössler starb in bitterer Armut. Wurde da eine alte Rechnung beglichen? Wollten sich alte NS-Geheimdienstleute, die im Zeichen des Kalten Krieges in Deutschland schnell wieder mitmischten, an ihrem ehemaligen Gegner Rössler rächen? Die Fakten sprechen dafür. Sicher ist, auch die CIA nahm Einfluss auf den Prozess. Sie setzte durch, dass über die nachrichtendienstliche Tätigkeit ihres Direktors Alan W. Dulles in Bern nichts bekannt gegeben werden durfte. Die schweizerische Bundespolizei wollte wohl mit dem Prozess einen Präzedenzfall schaffen. Auf Kosten von wem? Und was? Wie hatte die Luzerner Zeitung Vaterland am 7. November 1953 zum Prozessergebnis geschrieben? Der Berg hat eine Maus geboren.